Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Korrekto. Wir sind mittlerweile bei Folge 34 angekommen und noch immer ist Joe in Japan, aber langsam ergeben sich so die letzten Folgen des Japan-Joe-Abschnittes unseres Podcasts. Leider. ja, stimmt. Leider für dich, aber ist ja auch cool, wieder zurück nach Deutschland zu kommen und wieder in dieser Außen-WG zu wohnen. Das hat ja auch etwas. Wir haben jetzt noch, anderthalb Monate ungefähr, ne? Also du bist jetzt in der Endphase, glaube ich, auch schon dann deines Praktikums und so. Erzähl mal, wie geht's dir gerade in Japan? Was ist so los? Ja, mir geht's ganz gut. Ich hatte letztes Wochenende Zeit, noch ein bisschen Japan umherzureisen. Ich war auf Okinawa und habe da ein bisschen das wärmere Wetter genossen. Und jetzt habe ich noch eine Woche Praktikum übrig und dann ja quasi den ganzen Februar frei. Habe jetzt auch schon Bahntickets reserviert. Ich werde auf jeden Fall nach Sapporo fahren zum Snow Festival. Werde auch nach Kyushu fahren. Also werde dann dabei auch zum ersten Mal im japanischen Nachtzug sitzen. Also relativ viel Spannendes vor allem, weil ich in den Teilen Japans noch nicht war. Und ich freue mich extrem drauf, auch wenn damit feststeht, dass ich demnächst bald wieder nach Deutschland zurückfliegen muss. Und mir ist dann so ein bisschen traurig, mache mir das schon, weil mir gefällt das Leben hier im ganz großen Tokio doch irgendwie doch viel besser, als ich dachte. Also nicht, dass ich dachte, mir würde es hier nicht gefallen, aber ich dachte so, dieses riesige Großstadtleben würde mich dann nach einem halben Jahr vielleicht doch aufregen, aber also noch tut es nicht. Von daher, ich würde schon noch gerne ein bisschen länger hier bleiben. Aber klar, in die Tübinger WG ist natürlich auch immer wieder ein Vergnügen. Deswegen, darauf freue ich mich auf jeden Fall wieder. Und außerdem kann ich mir in Deutschland eine PS4 kaufen. Darauf freue ich mich natürlich auch. Und ich kann Dark Souls 2 kaufen, sobald ich wieder in Deutschland bin. Also eigentlich genügend Gründe, wieder nach Deutschland zu kommen. Ich meine, gut, diese Sachen könntest du ja in Japan dann theoretisch auch machen. Richtig, das stimmt natürlich. Aber ja, klar, natürlich. Immerhin gibt es trotzdem Dinge, die jetzt schon geplant sind für Deutschland, auf die man sich freuen kann. Das stimmt natürlich allerdings. Ja, tatsächlich, ich kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte ja meine Abschiedsphase in Japan auch. Ich muss sagen, keine Ahnung, ob ich mich jemals an Tokio gewöhnt hätte. Ich war ja nicht wahnsinnig lange in Tokio, eine Woche glaube ich insgesamt nur. Zum Ende meiner Zeit hin war ja die restliche Zeit in Kyoto und muss sagen, dass mir das schon viel besser gefallen hat. Aber ja, naja, es ist halt immer noch Japan. Japan ist eigentlich immer überall awesome. Also ich habe ja noch nie in so einer großen Stadt gewohnt und man gewöhnt sich mittlerweile daran, dass es einfach eine Stadt ist, in der es alles gibt. Wenn man fragt, gibt es das hier? Und dann sagt man, du bist in Tokio. Natürlich gibt es das. Selbst wenn du 2 Stunden mit dem Zug fahren musst und immer noch nicht aus der Stadt raus bist, irgendwo in Tokio gibt es das bestimmt. Richtig. Das stimmt allerdings. Ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, also aufregend ist es hier aber bei mir leider nicht. Ich bin immer noch in Tübingen und Tübingen ist mehr oder minder langweilig. Und damit sind meine letzten 2 Wochen zusammengefasst. Quasi. Und dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich auch gleich in die Folge über. Natürlich gibt es immer wie immer News und Hauptthema. Willst du mal kurz eine Newsübersicht geben, damit die Leute schon wissen, was sie erwartet? Richtig, klar, Newsübersicht. Und zwar haben wir diesmal, vielleicht sagen wir mal 2 größere und 1 kleinere News für euch. Und zwar wird Merlin anfangen, und zwar über den Entwickler und Publisher von dem mittlerweile sehr erfolgreichen Handyspiel Candy Crush Saga, was erzählen, nämlich King. Die haben nämlich, und das ist kein Scherz, ein Trademark für das Wort Candy erhalten. Und obendrein versuchen sie dann auch noch das Trademark für Saga zu bekommen oder es zu kriegen. Wie es dazu gekommen ist und was das für Auswirkungen hat, dazu wird Merlin euch gleich was erzählen. Dann werde ich etwas zu Nintendo sagen, und zwar hat Nintendo die Verkaufserwartungen für das endende Fiskaljahr sowohl für die Wii U als auch für den 3DS heruntergesetzt und auch noch die Zahlen, also die insgesamt Bilanzzahlen, nach unten korrigieren müssen. Wie das jetzt von den Zahlen genau aussieht, welche Folgen das haben wird und welche Konsequenzen Nintendo selbst daraus zieht, dazu werde ich dann nachher was sagen. Und als dritte News haben wir noch was zu Tomb Raider, und zwar das von den Wertungen sehr erfolgreiche Tomb Raider hat sich ja laut Square Enix Angaben anfangs nicht ganz so gut verkauft wie erwartet, aber anscheinend ist es jetzt so, dass es seit Ende des letzten Jahres auch profitabel geworden ist, und genaueres wird euch Merlin später was zu sagen. Was dann uns zum Hauptthema überleiten wird, nämlich wir wollen uns heute mit den Entwicklungskosten von Videospielen oder generell zum Budget von Videospielen, wollen wir uns darüber ein bisschen mehr unterhalten, Wie viel kosten denn heutzutage Spiele, beziehungsweise AAA-Spiele, aus welchen Bestandteilen bestehen diese Kosten und welchen Einfluss daran diese Kosten eben auf die Entwicklung von heutigen Videospielen haben. Aber dazu später noch mehr. Und ich würde sagen, Merlin, fangen wir an mit, ja, Candies. Ja, mit Candy Crush Saga. Du hast es ja schon ganz gut zusammengefasst. Grundlegend ist es einfach so, dass der Entwickler King.com, der eben Candy Crush Saga entwickelt hat und anscheinend noch haufenweise andere Saga-Spiele. Ich persönlich kenne mich da nicht wahnsinnig gut mit aus, habe mich da jetzt nur wegen dieser News ein bisschen mit beschäftigt. Anscheinend haben sie ja einige Saga-Spiele, aber das bekannteste, wie ja schon gesagt, eben Candy Crush Saga. Und ja, dieser Developer hat sich jetzt eben für Europa ein Trademark geholt, und zwar, also das Copyright für einen Begriff, und zwar für den Begriff Candy. Das mag jetzt an sich nicht so spektakulär klingen, aber die Sache ist einfach die, dass man im Normalfall auf allgemeine Begriffe keine Trademarks erheben kann, weil das ja bedeuten würde, dass man jeden, der diesen normalen Begriff in irgendeiner Marken, also in irgendeinem Zusammenhang mit Marken benutzt, eben von diesem Rechteinhaber verklagt werden kann. Deswegen ist es eigentlich nicht möglich, solche Begriffe wie zum Beispiel auch Candy, die eben nun mal einfach ganz normale Wörter sind, zu trademarken. Das ist durchaus möglich für Eigennamen oder eben für sowas wie zum Beispiel Candy Crush Saga, spezifisch in dem kompletten Paket quasi, weil das eben ein Eigenname ist, aber eigentlich nicht für diese Begriffe. Irgendwie hat das King anscheinend doch geschafft. Die haben wohl letztes Jahr quasi den Antrag dafür gestellt und ist dieses Jahr ab 15. Januar, so wie es aussieht, ist das Ganze dann durchgegangen und jetzt haben sie die Rechte an Candy. Das ist natürlich jetzt erstmal, finde ich, relativ unspektakulär, wenn man das an sich betrachtet, aber sie haben natürlich dann auch gleich angefangen, ordentlich Leute anzugehen, die eben den Begriff Candy in ihren Spielen auf der App Store benutzen. Wiederholt quasi sagen sie, ja, das ist jetzt nicht so, dass wir damit quasi wirklich jeden irgendwie anklagen wollen, der den Begriff Candy benutzt. Wir wollen das wirklich nur dafür nutzen, um quasi Spiele, die so ähnlich sind wie unsere Spiele, die offensichtlich eben unser Copyright verletzen, besser angehen zu können. Spezifisch ging es um ein Spiel, das einen ganz fantastischen Namen trägt, nämlich Candy Casino Slots Jules Craze Connect Doppelpunkt Big Blast Mania Land. ganz Titel ehrlich, meiner Meinung nach einer der besten Titel für ein Spiel jemals. Bislang ja gehalten, immer noch die Krone von, The Almighty Dinosaur Kingdom. Aber trotzdem muss ich sagen, das ist ein fantastischer Name. Nochmal, Candy Casino Slots, Bindestrich, Jewel Craze Connect, Doppelpunkt, Big Blast Mania Land. Naja, auf jeden Fall behaupten sie eben, dass dieses Spiel eben sowieso schon das Copyright verletzt, weil es eben ein sehr ähnliches Spielprinzip hat, eben auch den Namen Candy trägt und vor allem in der App Store unter dem Kürzel Candy Slots geführt wird. Sie sind also der Meinung, dass diese Firma eben absichtlich quasi, so Trittbrettfahrermäßig von dem Erfolg von Candy Crush Saga profitieren möchte. Das ist jetzt erstmal der erste Teil der Story. Der zweite Teil ist, dass es dann eben auch Gerüchte darüber gab, dass sie sich gleichzeitig auch zusätzlich ein Copyright holen wollen auf das Wort Saga. Ich würde jetzt ja behaupten, dass Candy in den meisten Spielentiteln nicht wirklich auftaucht. Das Wort Saga wiederum taucht auch heute schon, wahrscheinlich auch in Zukunft, sehr prominent in sehr vielen Spieltiteln auf. So wie es aussieht, ist es auch schon so, dass sie dann eben entsprechend schon einen ersten, sie haben quasi schon den ersten Antrag eingereicht, dass sie eben Widerspruch einlegen gegen den Titel eines gerade jetzt erschienenen Spiels, nämlich The Banner Saga. Für die Leute, die von euch, die sie mitgekriegt haben, das ist ein Titel, der über Kickstarter finanziert wurde, der jetzt gerade rausgekommen ist. Der kriegt sehr, sehr hohes Lob von sämtlichen kritischen Stimmen quasi. Es ist ein Rundenstrategiespiel mit einer an die nordische Mythologie angelegten Geschichte. Wirklich fantastisches Spiel, solltet ihr euch definitiv mal angucken. Ich bin auch sehr begeistert und werde es mir auch definitiv holen. Grundlegend haben sie quasi da eben schon Widerspruch eingelegt, weil sie eben sagen, ja, wegen dem Saga im Titel wäre das ja gleich schon potenziell eine Verletzung ihres Copyrights. Da gab es jetzt einiges hin und her. Die Entwickler von der Banner Saga haben sich relativ lange nicht geäußert. King hat sich dann geäußert und gesagt, es ist folgendermaßen, es geht nicht darum, dass wir spezifisch wollen, dass The Banner Saga den Namen nicht mehr tragen kann. Wir wollen nur jetzt schon mal von Anfang an bei allen Spielen, die jetzt mit Saga erscheinen, quasi schon mal darauf aufmerksam machen, dass wir die Rechte haben, auch wenn das noch nicht ganz bestätigt ist, dass sie das tatsächlich haben, und dass wir quasi auch bereit sind, derartige Rechte geltend zu machen. Kurz zusammengefasst quasi, es geht ihnen dabei nicht um The Banner Saga spezifisch, sondern sie wollen einfach nur jetzt schon mal dagegen Widerspruch einlegen, um gleich allen anderen Leuten zu zeigen, wir sind bereit dazu, damit die Leute quasi gar nicht erst versuchen, ihr Recht zu verletzen. Fazit der ganzen Geschichte würde ich jetzt zusammenfassend sagen, Natürlich ist es so, dass man denen wahrscheinlich abnehmen kann, dass sie nicht jeden einzelnen Mini-App anklagen werden, der Candy benutzt, sondern jedes Spiel. Das Problem ist bloß, warum man diese Rechte normalerweise nicht rausgibt, ist eben der Grund, natürlich möchte man damit wahrscheinlich nicht jeden verklagen, der das Wort benutzt, aber man hat die Möglichkeit dazu. Und das ist der entscheidende Faktor. Ich finde es völlig unmöglich, dass tatsächlich dieses Wort Candy lizenziert werden durfte. Natürlich werden sie wahrscheinlich nicht viele Leute verklagen, aber sie könnten es eben theoretisch. Und warum gibt man so einer Firma eine derartige Machtposition? Es ist völlig unverständlich für mich. Natürlich werden die meisten dieser Klagen, wenn sie tatsächlich gegen irgendwelche random ausgewählten Unternehmen oder Spieler durchgeführt werden, nicht durchgehen. Aber es ist doch einfach eine unnötige Arbeit. Warum gibt man denn diese Macht raus? Das ist doch gerade der Grund, warum man das normalerweise nicht tut, warum man keine Lizenz vergibt für derartig alltägliche Wörter. Völlig unmöglich. Das Lustige ist auch, dass sie natürlich gleich gesagt haben, nein, nein, nein, wir wollen ja nicht die alle verfolgen. Es geht ja nur um Spiele, die wirklich unser Copyright verletzen. Und einen Tag später kommt raus, dass sie anscheinend einen Widerspruch gegen den Titel The Banner Saga eingelegt haben. Was genau das ist. Es ist ein Spiel, das nichts, auch nur ansatzweise mit dem Spielprinzip von Candy Crush Saga zu tun hat. Es gibt keine Überschneidungspunkte. Und trotzdem haben sie da schon Widerspruch eingelegt. Natürlich sagen sie jetzt auch, das geht eigentlich nicht um Candy Crush, geht eigentlich nicht um The Banner Saga, sondern es soll einfach nur ein Zeichen setzen. Aber trotzdem, da machen sie schon genau das, wo sie quasi gesagt haben, was sie eben nicht machen werden. Also ich finde, es ist eine völlig unmögliche Sache. Es gibt anscheinend einen gewissen Zeitraum, in dem man Widerspruch gegen dieses Copyright einlegen kann. Wie gesagt, jetzt am 15. Januar ist das durchgegangen, ist jetzt also knapp 10 Tage her. Es gibt da 2 bis 3 Wochen, glaube ich, in denen man Widerspruch einlegen kann. Ich weiß nicht, ob das jemand tut. Ich würde es sehr angenehm finden, wenn das jemand tun würde. Ich finde nicht, dass eine Lizenz für ein Wort wie Candy rausgegeben werden darf. Und falls sie tatsächlich das Gefühl haben, da klaut jemand ihr Spielprinzip oder ihren Titel, dann sollen sie spezifisch deswegen klagen. Dafür brauchen sie nicht das Copyright von Candy. Also ich finde das ganze Ding völlig unmöglich. Es haben sich jetzt mittlerweile auch die Developer von The Banner Saga geäußert, Stoic Studios heißen die. Die haben noch nicht viel dazu gesagt, sie haben einfach nur gesagt, sie wollen, haben ein Spiel entwickelt über diese Zeit, das derzeit eigentlich sehr erfolgreich ist. Sie wollen auch ein zweites entwickeln und es ist ihnen völlig scheißegal. Sie werden sich auf jeden Fall von niemandem sagen lassen, dass sie das Wort Saga nicht benutzen dürfen. Und damit ist die Sache dann, denke ich, auch durch. Wie gesagt, anscheinend hat King das auch nur fürs Protokoll getan und hat nicht vor, das wirklich durchzuziehen. Trotzdem völlig unnötiger Scheiß und vor allem trotzdem natürlich unnötiger Aufwand auch für Stoic Studios, die sich jetzt damit rumprügeln müssen, dass eben jemand das getan hat. Ich finde, es ist insgesamt eine völlig schreckliche Geschichte und wie Joe vorhin schon zu mir gesagt hat, anscheinend wird auch kursiert jetzt schon ein sehr schöner Spruch, nämlich anscheinend sind EA doch nicht die Bösesten der Industrie quasi. Scheint hiermit bewiesen zu sein, tatsächlich. Ja, vor allem natürlich The Banner Saga wirklich sicher noch was beim Namen Saga gedacht hat, weil Saga ja eindeutig einen Zusammenhang in nordischer Mythologie hat, weil Saga dort eine besondere Bedeutung hat. Während Candy Crush Saga einfach das Wort Saga einfach so benutzt, wie halt jeder andere auch, ungefähr. Also, okay. Deswegen hat Story Games ja auch gesagt, natürlich werden wir Saga mit reinnehmen. Es hat was mit dem Inhalt unseres Spiels zu tun, warum wir das tun. Wir tun es ja einfach nur so. Also, ja, ich kann mir auch nicht helfen. Also, ich glaube, die anfängliche Reaktion von Merlin, nämlich, dass er gedacht hat, das Ganze sei einfach nur ein Versuch, das Wort Candy zu trademarken, sei aber nicht gelungen, sagt eigentlich schon alles darüber aus, was man diesen News sagen muss, ist eigentlich fast unfassbar. Ja, allerdings. Dass das irgendwie durchgeht. Ich dachte nämlich zuerst auch, als ich die Überschrift gelesen habe, da versucht einer, das Wort Candy zu trademarken und wird erbärmlich dabei fehlschlagen. Tja, so war es halt doch nicht. Und also ich muss auch sagen, das mag jetzt irgendwie so ein bisschen blöd daherkommen, aber wenn jetzt da so irgend so ein Entwickler eines von mir aus erfolgreichen Casual Games sich da jetzt hinstellt und jetzt ein Spiel wie The Banner Saga jetzt auf den Keks geht wegen so einem Scheiß, da kriege ich dann auch schon wieder so keine Ahnung. Vor allem weil Candy Crush Saga selbst wahrscheinlich nicht mal ein Spiel ist, was nicht auch Spielprinzipien anderer Spiele, wie zum Beispiel Bejeweled, nicht auch ein bisschen abgekupfert hat davon. Na, was heißt abgekupfert? Sie haben es einfach geklaut. Das Spielprinzip ist aber Bejeweled. Also da braucht man auch gar nicht drum rumreden, auf jeden Fall. Also sie bauen auch auf den Ideen anderer Leute auf, eindeutig. Ich meine, klar, sie haben da noch mehr hinzugefügt, aber sei jetzt mal dahingestellt, Bonbons aus Juwelen gemacht. Ja, also was da jetzt die große kreative Leistung gewesen ist. Ist in jedem Fall, steht King da in jeder Hinsicht komplett negativ da. Es wird natürlich überhaupt nichts daran ändern, dass Candy Crush Saga und auch ihre ganzen anderen Saga-Spiele bestimmt sehr erfolgreich sind. Ich mache mir da keine großen Sorgen drum, weil bislang noch jeder dieser großen Casual-Game dieser großen Casual Game Schmieden letztendlich wieder halbwegs in der Versenkung verschwunden ist. Also Singa 2.0. Richtig, die ist nicht so, dass die nicht immer noch Gewinne einfahren, aber diese Relevanz, die sich diese ganzen Spielefirmen irgendwann dann mal selbst gegeben haben, ich meine, wir wollen ja dran erinnern, dass der Chef von Singa damals sich hingestellt hat und gesagt hat, das ist jetzt komplett vorbei mit sämtlichen Hardcore-Spielen. Alles ist tot, außer Casual und Social Games. Ich meine, sowas hatten wir ja alles schon. Diese derartige Überheblichkeit kommt natürlich einfach mit dem sehr großen Erfolg. Aber das Problem ist einfach auch sowas wie Candy Crush Saga, sowas wie Angry Birds, das sind normalerweise One-Shots. Du hast Glück mit diesem einen Spiel, das hat nichts damit zu tun, dass du jemals wieder ein ansatzweise gleich erfolgreiches Spiel produzieren wirst. Von daher muss man sich da jetzt... Ja. So als reine Anekdote ist auch ganz interessant, dass eben jener Singa-Gründer, den du gerade genannt hast, auch letztens sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, dass er mittlerweile ganz viele Videospiele noch langweilig findet und er und es kein Spiel schafft, die gleiche Begeisterung beim Auslösen wie Farmville. ja. ich denke, das ist schön für ihn. Ich denke, das hat keinerlei Relevanz für auch nur einen einzigen anderen Menschen auf dieser Welt. Ich glaube, das Spielprinzip von Farmville ist recht einfach zu schlagen mit fast jedem anderen Videospiel, das hier produziert wurde. Da spiele ich sogar lieber ein Spiel mit einem Extreme Rub-System oder Rubbing. Oh ja, richtig. Das ist gut, Extreme Rub-System. Das könnt ihr jetzt googeln, um rauszufinden, was das ist. ja, ich denke, damit ist die Sache auch durch. Eigentlich kann man da auch nicht mehr viel zu sagen. Es ist tatsächlich fast schon lächerlich. Natürlich gleichzeitig umso trauriger, dass es eben der Realität entspricht. Wie gesagt, ich dachte am Anfang, das wäre nicht ein Scherz, aber es wäre zumindest einfach nur ein Versuch. Hätte nicht gedacht, dass es wirklich funktioniert hat. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das tatsächlich so dabei bleibt. Wenn das der Fall ist, ist es auf jeden Fall ziemlich traurig. Ich glaube nicht, dass es große Auswirkungen haben wird, aber ich finde, es braucht keinen Präzedenzfall für derartig unsinnige Rechteanhäufungen von Dingen, die eigentlich normalerweise nicht in irgendeiner Form, deren Benutzung in irgendeiner Form das Recht einer einzelnen Gruppe oder Firma sein sollte. Sowas ist öffentliches Recht, Candy zu benutzen. Es tut mir leid, es ist einfach... Und wenn sie es auch noch Saga kriegen sollten, dann ist das irgendwie völlig, Kann ich das überhaupt gar nicht mehr glauben. Und als nächster Schritt kommt dann EA und möchte ein Trademark auf The. Ja, genau, richtig. Habe ich auch gesagt. Dann hätte ich mir genauso gut auf And, Or, With, auf den Doppelpunkt. Off. Auch mal sehr beliebt in Spieletiteln, der Doppelpunkt. Den sollte man auch streichen. aus der allgemeinen Benutzung. Ja, wie gesagt, das ist schon fast lächerlich, aber tja, so ist die Realität. Manchmal ist sie eben auch lächerlich. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten News über. Und ich würde sagen, Nintendo ist gerade nicht so zum Lachen zumute. Richtig, einem weniger lustigen. Richtig, und zwar hat Nintendo sich neulich die Prognosen, die finanziellen Prognosen und Verkaufserwartungen für das endende Fiskaljahr, das im März endet, senken müssen. Und zwar sowohl für die Wii U und überraschenderweise auch für Nintendo 3DS. Und zwar ist es so, dass Nintendo geplant hatte, bis zum Ende des Fiskaljahres 9 Millionen Wii U-Exemplare zu verkaufen und 18 Millionen 3DS. Das wurde jetzt herunterkorrigiert und zwar auf 2,8 Millionen Wii U und 13,5 Millionen. Das bedeutet im Klartext, man musste vor allem Wii U um 6,2 Millionen senken und das ist nur noch ein Drittel von dem, was man eigentlich haben wollte, während es beim DS, beim 3DS zumindest immer noch so aussieht, dass man nur in Anführungszeichen 4 Millionen runtergehen musste. Was extrem überraschend ist, weil der 3DS nämlich eigentlich in sämtlichen großen Regionen, sowohl Japan als auch USA als auch Großbritannien, 2013, die sich am meisten verkaufte Konsole war und trotzdem das Ziel um über 4 Millionen verkaufte Exemplare verfehlen wird. Was eigentlich nur sagen kann, dass Nintendo einfach sich vielleicht überschätzt hat, beziehungsweise die Reichweite ihrer Produkte einfach überschätzt hat, maßlos überschätzt hat. Was auch zur Folge hat, dass statt der 55 Milliarden Yen Nettogewinn geht Nintendo nun von einem Nettoverlust von 25 Milliarden Yen aus und wird wahrscheinlich damit wahrscheinlich zum dritten Mal in Folge, das dritte Jahr in Folge Verlust erleiden. Als Konsequenz daraus haben viele Leute oder in Foren und in Communities haben viele Leute den Rücktritt von Iwata gefordert, also Iwata Satoru, momentan Präsident von Nintendo, der weigert sich aber zurückzutreten und meint, man habe höhere Erwartungen vor allem in den westlichen Markt gesetzt, vor allem mit dem Release von Titeln wie Super Mario 3D World, das aber leider nicht die Erwartungen oder nicht die Effekte hatte, wie man sie sich erwünscht hat auf die Verkaufszahlen der Wii U, dass man auch vielleicht die Märkte, vor allem die westlichen Märkte, vielleicht nicht ganz so in Anführungszeichen verstanden hat, wie man das vielleicht hätte tun sollen, und man gelobt Besserung und möchte vielleicht dahingehend seine Geschäftsstruktur oder seine Businessstrukturen vielleicht verändern, und Iwata möchte als Präsident sozusagen an der Spitze dann stehen, um diesen Wechsel voranzutreiben. Also in einer Aussage sagt er auch, dass es nicht die Lösung sein könne, Nintendo-Spiele auf Smartphones herauszugeben, auch wenn Nintendo trotzdem Planung hat intern, vielleicht doch irgendwann Inhalte von Nintendo auf Smartphones anzubieten. Wie das aber genau aussehen wird, weiß ich nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt der Meinung, dass die Mobilsparte nicht unbedingt das Problem von Nintendo ist. Also klar, der 3DS hat die Verkaufserwartungen nicht erfüllt, aber er ist trotzdem verkauft sich momentan auf einem Level, der zwar nicht ganz Nintendo DS-Niveau erreicht, aber trotzdem sehr hoch ist. Also er wird wahrscheinlich nächstes Jahr, also dieses Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr wird er mit Sicherheit die PSP-Zahlen übertreffen bereits. Also die Gesamt-PSP-Zahlen. Und ich sehe ehrlich gesagt auch nicht, was im Software-Bereich, dass sich der 3DS irgendwie abschwächen wird. Also ich glaube nicht, dass Mobile ein Problem ist, auch wenn natürlich der Smartphone-Markt in Japan sehr groß ist und ihnen dadurch natürlich vielleicht ein bisschen Geld flöten geht, aber ich glaube, das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist tatsächlich, bleibt die Wii U. 9 Millionen auf 2,8 Millionen. Ich glaube, Merl und ich haben vorhin schon darüber geredet. Wir alle haben das eigentlich erwartet, als schon vor 3 Monaten die Verkaufserwartung immer noch hieß, ja, wir wollen immer noch 9 Millionen Wii Us verkaufen bis Ende des Fiskaljahres. Hat jeder gesagt, sorry Nintendo, aber das ist absolut völlig unmöglich, weil ja, in einem Monat launchen Next-Gen-Konsolen. Und warum sollten die Leute dann gerade jetzt dann plötzlich anfangen, wie die Fliegen, Wii U zu kaufen. Wird nicht passieren, ist auch nicht passiert. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt damit? Die nahe Zukunft sieht jetzt auch nicht so rosig aus. Also man hat jetzt auch nicht so viele Spiele jetzt noch in petto, die man jetzt in den nächsten 3-4 Monaten releasen könnte. Also der Release-Kalender sieht im Endeffekt ziemlich mau aus. Es gibt Gerüchte momentan, dass Ubisoft die Wii U-Version von Watch Dogs zum Beispiel, eines der wenigen großen Third-Party-Titel, die es noch für die Wii U gibt, dass es eventuell gecancelt wird, was meiner Meinung nach nicht mal so unrealistisch wäre. Nee. Ist halt die Frage, kann Nintendo jetzt die Wii U jetzt nochmal richtig umdrehen oder nicht? Ich wage es fast zu bezweifeln, vor allem wenn man jetzt sieht, wie gut PlayStation 4 und Xbox One laufen, jetzt schon nach 2 Monaten, glaube ich fast, dass es unmöglich wird, zumindest mit der Wii U, den Home-Konsolenmarkt von Nintendo zu retten. Also sie bräuchten fast schon eine neue Konsole, und ich weiß aber nicht, ob Nintendo das in einer so kurzen Zeit machen kann oder ob sie nicht vielleicht sogar schon dran arbeiten. Aber das ist dann alles schon wirklich sehr, sehr spekulativ, was ich hier jetzt von mir gebe. Das Problem ist tatsächlich, dass es eine so desaströse Fehleinschätzung gewesen ist, und zwar alles, was sie da gemacht haben. Der 3DS läuft. Sie haben ihn trotzdem noch überschätzt. Es gab ich habe das Gefühl, in den letzten 1,5 bis 2 Jahren gab es keine realistische und nachvollziehbare Einschätzung und Entscheidung von Nintendo, was zumindest die großen Themen angeht. Ich habe von Anfang an haben wir gesagt, dass die Wii U einen super schweren Stand haben wird. Damit hätte sich Nintendo beschäftigen können. Sie hätten versuchen können, noch ein bisschen aggressiver um Third-Party-Support zu werben. Sie hätten versuchen können, speziellere Deals zu machen, irgendwie Leute an Bord zu ziehen. Sie haben sich anscheinend komplett darauf verlassen, dass das ein Selbstläufer wird wie die Wii, haben nie verstanden, dass die Wii die hausinterne Konkurrenz für die Wii U automatisch bedeutet, dass der Casual-Markt eben nicht so wie der normale Hardcore-Markt funktioniert und man alle 3-4 Jahre eine neue Konsole rausbringen kann. Sie haben es mit dem 3DS ebenfalls falsch eingeschätzt. Sie haben die Zahlen sind genau die Zahlen, die man erwarten würde, wenn der DS noch ein bisschen besser gelaufen wäre, als es damals der Fall war. Sie haben es immer davon ausgegangen, dass der 3DS besser laufen würde als der DS, wohingegen das auch wieder dasselbe Problem war. Mit dem DS hast du immer noch eine sehr gut funktionierende und sich gut verkaufende Mobile-Lösung. Warum sollten viel, viel, viel mehr Leute, als vorher den DS noch gekauft haben, jetzt plötzlich den 3DS kaufen? Also ich habe das Gefühl, da haben sie tatsächlich, und ich glaube, das ist das große Problem, die Perspektive für den Rest der Welt verloren. Ich habe immer bei Nintendo das Gefühl, sie sind zwar eine internationale Firma, und sie sind bislang relativ gut damit durchgekommen, dass sie diesen japanischen Charme haben, weil sie eben sehr Japan-spezifisch gehandelt und gedacht haben. Aber dass es eben mittlerweile einfach nicht mehr ausreicht, dass dieser Charme einfach so ein bisschen Ja. Er reicht einfach nicht mehr aus, um die Leute tatsächlich davon zu überzeugen, derartig sich auf Nintendo zu versteifen. Und jetzt zählt eben der ganze Rest. Jetzt zählt eben Hardware. Jetzt zählt die Konkurrenz zu Xbox One und PS4. All diese Dinge werden dann jetzt relevant. Und Nintendo benimmt sich immer noch, als wären sie ein kleines japanisches Unternehmen, das nur für Japan planen muss. Und das stimmt einfach nicht. Sony macht's vor, wie es international funktioniert. Nintendo hat das bis heute nicht geschafft, habe ich das Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl, dass die tatsächlich verstehen, wie der Markt außerhalb Japans funktioniert. Und die Wii U ist dann ein perfektes Beispiel für. Der 3DS ist ein bisschen was anderes, weil der ein bisschen konkurrenzloser ist und die PS Vita sowieso ja auch gerade nicht so wahnsinnig gut dasteht und Sony auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, die strugglen mittlerweile weniger, aber immer noch ein bisschen eben mit der PS Vita, sodass die Konkurrenz dann eine ganz andere ist. Aber das ist auch das Einzige, was den 3DS da gerade rettet. Und wenn sie dann wirklich tatsächlich derartige Erwartungen haben und sie erst jetzt korrigieren und dann eine Diskrepanz aus 80 Milliarden Yen sich ergibt, was eben den Profit bzw. Verlust des Jahres 2013 angeht. Also tut mir leid, da läuft echt einiges schief. Ich weiß auch nicht, ob das die Lösung ist, dass man jetzt den Präsidenten da ersetzt. Ich bin auch mal der Meinung, dass sowas immer recht vorschnell geschieht, um einfach die Investoren zu beruhigen. Ich finde es ganz gut, dass Iwata das weiter probiert, aber zumindest muss es auf jeden Fall einen grundlegenden Paradigmenwechsel geben. Also die Leute bei Nintendo müssen sich Gedanken darüber machen, wie gehen wir mit dem Rest der Welt um, außerhalb Japans. Ja, der Witz ist ja, dass viele Nintendo-Fans ja mokieren, dass Iwata ja mehr oder weniger, also Nintendo of America hatte ja eine sehr, wie soll ich sagen, thriving First-Party-Game-Developer-Community. Also jetzt nicht nur Retro mit Metroid, sondern auch viele andere. Nintendo of America hat Iwata mehr oder weniger gekillt. Also wirklich viele westliche First- oder Second-Party-Titel gibt's für Nintendo einfach quasi nicht mehr. Und ich meine, klar, Mario ist Mario, Zelda ist Zelda, wir haben das jetzt schon so oft durchgepaukt, aber irgendwann reicht es auch nicht mehr. Irgendwann hast du auch nicht mehr diese Generation, die mit Mario oder mit Zelda eben aufwächst. Und wir haben jetzt die Generation, die eben vielleicht mit Call of Duty aufwächst oder mit FIFA. Und du wirst diese Leute nicht neu für dich erreichen, wenn du nicht eine Konsole hast, die sozusagen die Spiele anspricht, wo du das Gefühl hast, okay, da ist die Jugend momentan. Und die würde sich dann vielleicht auch dann nebenbei auch noch Mario und Zelda kaufen. Und so ist vielleicht auch die Liebe zu diesen Franchises finden oder es für sich entdecken, aber momentan habe ich das Gefühl, die Nintendo-Fans sind vor allem Fans aus der Super Nintendo und aus der N64-Zeit und die hat man immer noch, aber man kriegt keine neuen dazu und das habe ich schon oft gesagt, das ist das größte Problem von Nintendo und der Markt wird halt dadurch für sie immer kleiner, vor allem im Home-Konsolen-Bereich. Ja. Und ich weiß nicht, also eigentlich müssten sie fast tatsächlich neue Konsolen entwickeln, weil so wie ich das sehe, Third Party wird sich quasi nicht groß verändern können, weil die Wii U einfach nicht die Technik dafür hat. Die meisten Engines laufen einfach nicht auf der Wii U. Keiner wird sich die Mühe machen, die Engine extra für die Wii U umzuschreiben, weil es sich nicht auf der Wii U verkauft. Also so wie ich es auf den neuesten NPD-Zahlen aus Amerika gesehen habe, hat sich ja zum Beispiel die Wii U-Version von Assassin's Creed 4 quasi nur, ich glaube, macht nur 1% oder noch weniger der Gesamtverkaufszahlen von Assassin's Creed 4 in Amerika aus. Also nichts quasi. Dementsprechend kann man auch nachvollziehen, dass sich Third-Party-Entwickler einfach sagen, nee, sorry, das lohnt sich mal überhaupt nicht. Also es lohnt sich gar nicht dafür, irgendwas zu machen. Und da sieht's halt echt schwierig aus. Nintendo hat halt auch nur begrenzt Ressourcen, selbst First-Party-Titel zu entwickeln. Sie versuchen jetzt Sachen ein bisschen auszusourcen mit Zelda, Hyrule Warriors und so weiter, aber auch das kann nicht die Rettung von Nintendo sein. Ich glaube, das ist sogar gerade genau das Gegenteil. Und das habe ich ja auch schon gesagt, als wir da letzte Woche oder vorletzte Woche drüber gesprochen haben. Oder letzte Folge, beziehungsweise vorletzte Folge. Dass gerade Hyrule Warriors, glaube ich, eher etwas ist, das eben die alten Zelda-Fans abschreckt und garantiert keine neuen gewinnen wird. Es wird keinen neuen gewinnen, weil jeder kennt Charaktere aus Zelda. Du musst kein einziges Spiel gespielt haben, um zu wissen, wer Link ist. Du kennst diese Leute einfach, du kennst die Charaktere. Das heißt, das musst du niemandem näher bringen. Und das Spielprinzip hat nichts mit Zelda zu tun. Das heißt, selbst Leuten, denen Hyrule Warrior gefällt, dem muss nicht unbedingt Zelda gefallen. Nee. Und die Leute, die wirklich Zelda-Fans sind, die diese Franchise lange verfolgen, die diese Franchise lieben, die werden mit Hyrule Warriors erst recht gar nichts anfangen können. Also, wie gesagt, es ist da eine merkwürdige Entscheidung nach der anderen. Neue Konsole, hast du wahrscheinlich recht, dass das eigentlich, wenn überhaupt, die einzige Lösung wäre. Sehr fraglich, ob Nintendo das überhaupt leisten kann derzeit. Sehr fraglich, ob sie das zeitlich vor allem auch irgendwie in irgendeiner Form hinkriegen, dass es relevant ist, wenn sie jetzt nur in einem anderthalb Jahren von mir aus eine Konsole rausbringen, die dann wieder mit den jetzigen Konsolen mithalten kann, also der jetzigen Generation, also PS4 und Xbox One, dann ist das auch schon wieder viel zu spät in der Zug ist abgefahren. Also Ja, sie müssen da fast schon ein bisschen einen draufpacken. Ja, und das ist schon wieder fast unmöglich. Also, das ist tatsächlich einfach gerade alles sehr, sehr schwierig. Ich weiß auch nicht genau, wie sie es lösen können. Aber ist ja auch nicht unsere Aufgabe, das zu lösen. Muss man jetzt mal schauen, muss man jetzt mal abwarten. Letztendlich muss man sagen, eigentlich sind die Zahlen, wie sie jetzt sind, nicht besonders überraschend. Nein, ich glaube, außer nicht. Nintendo, obwohl Nintendo hat sie wahrscheinlich auch erwartet und einfach nur im letzten Moment erst dann korrigiert. Das kann durchaus sein, aber ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zur nächsten News und damit dann quasi auch zur letzten News, bevor wir ins Hauptthema übergehen. Und die ist eben auch so ein bisschen die Überleitung dazu. Und zwar geht es aber um Tomb Raider. Es gab gerade ein recht interessantes Interview mit Scott Amos. Der ist Produzent gewesen von dem neuesten Tomb Raider-Spiel. Und Executive Producer, genau. Und der hat eben darüber gesprochen, dass Tomb Raider jetzt gerade am Ende des Jahres das erste Mal schwarze Zahlen geschrieben hat. Das ist an sich in der Hinsicht interessant, als dass es, glaube ich, definitiv eine Aussage über das Budget ist, aber vor allem auch ein bisschen eine Aussage darüber ist, wie eben Square Enix quasi mit dieser ganzen Franchise umgegangen ist und was sie auch erwartet haben. Tatsächlich war es so, dass Square Enix bzw. Crystal Dynamics ja damals Zahlen rausgegeben hat, dass sie erwartet haben, gerade nach den hohen Review-Scores, und das war ja so, also es war ja durchaus ein Kritikerliebling, das Spiel, sie ungefähr erwartet haben, dass sich im ersten Monat 5 bis 6 Millionen Mal verkauft. Der erste Monat ist im Normalfall ein Großteil der Verkäufe, zumindest verhältnismäßig für das erste halbe Jahr oder Quartal des Spiels. Danach wird das Ganze wesentlich langsamer werden, also das erste Momentum hat man eben innerhalb dieser ersten 4 Wochen. Und 5 bis 6 Millionen haben sie erwartet, am Ende waren es ungefähr 3,4 Millionen. Das heißt ein bisschen mehr als die Hälfte von dem, was sie erwartet haben. Das bedeutet, letztendlich haben sie diese 5 bis 6 Millionen, die eben gleichzeitig, wie eben mit dem Interview auch gesagt wird, der Punkt war, an dem eben das Ganze profitabel wird, die haben sie dann anscheinend jetzt, also am Ende des Jahres, erreicht. Sie haben also wesentlich länger dafür gebraucht als ursprünglich eingeplant. Er sagt aber auch gleichzeitig, beziehungsweise das ist auch eine Sache, die eben in dem Interview ein bisschen vermutet wird, er sagt, es geht quasi auch gleichzeitig darum, dass diese 5 bis 6 Millionen vielleicht aber auch nicht unbedingt das Realistischste war, was sie sagen konnten, sondern das war so ein bisschen das, was sie einspielen mussten. Wie gesagt, das war dann eben der Punkt, an dem die Produktionskosten eingespielt wurden. Das gleiche galt anscheinend so ein bisschen für Hitman Absolution und Sleeping Dogs, die ja vor allem dann das ähnliche Problem hatten. Hitman Absolution hat sich auch nicht wahnsinnig gut verkauft, Sleeping Dogs ähnlich, sodass es letztendlich darauf hinausgelaufen ist, dass diese ganzen Spiele nicht wirklich erfolgreich waren. Tomb Raider ist es jetzt endlich, und es scheint auch so zu sein, dass sie damit sehr zufrieden sind. Sie steht jetzt ja quasi demnächst diese Ultimate Edition bevor, die eben für die PlayStation 4 und die Xbox One kommt. Sie hoffen, dass das dann eben auch nochmal, weil das ja letztendlich keine Produktionskosten mehr wirklich sind, nochmal die Zahlen ein bisschen besser dastehen lässt. Vielleicht können sie da nochmal einen kleinen Schub kriegen. Und also tatsächlich hat es jetzt relativ lang gedauert, dieses Spiel profitabel zu machen. Wenn man jetzt allerdings davon ausgeht, dass 5 bis 6 Millionen eben schon das Minimum sind, was Verkaufszahlen angeht, was sie verkaufen müssen, damit sich das Spiel lohnt, dann kann man jetzt, auch wenn sie keine Angaben gemacht haben zum eigentlichen Budget, ziemlich gut einschätzen, was das denn ist. Und da fällt auf, das ist tatsächlich ein ziemlich großes, ein ziemlich großes Loch, das man erstmal wieder füllen muss mit verkauften Spielen und den dadurch gemachten Einnahmen. Und das ist tatsächlich ein ziemlich großes Budget. Und 5 bis 6 Millionen, das ist eine, um das jetzt mal in Kontext zu setzen, ein ziemlich ambitioniertes Ziel. Selbst wenn das Spiel sich gut verkauft, so 5 bis 6 Millionen im ersten Monat, trotzdem ein hochgesetztes Ziel, und das schaffen nicht viele große Produktionen. Von daher sieht man daran, glaube ich, ganz gut, was eben heutzutage so ein Budget für ein Videospiel letztendlich ist. Also es ist tatsächlich ein ziemlich großer Haufen Geld, den man dadurch einnehmen muss. Und keine Ahnung. Also ab jetzt schreibt Tomb Raider schwarze Zahlen, das erste Mal anscheinend. Ich glaube, wir wussten alle, dass es sich nicht so verkauft hat, wie eigentlich von Square Enix gewollt und eingeplant. Es ist auch nicht dieser große Hit geworden, den man vielleicht erwarten konnte nach dem großen Hype des ersten Trailers. Ja, einfach eine ganz spannende Sache, denke ich. Und gibt vielleicht ein bisschen Perspektive halt auch darauf, was Spiele heutzutage alles verdienen müssen mit den Produktionskosten, um wirklich wieder rentabel zu werden. Ja, was uns ja auch eigentlich schon ins Hauptthema überleitet. So ein bisschen, Richtig, also wir wollen uns heute nämlich unter anderem auch ein bisschen in einem bestimmten Kontext mit den Entwicklungs- bzw. Budget, mit dem Budget von Videospielproduktion beschäftigen Und zwar wollen wir darauf eingehen, zunächst mal, wie viel kosten denn eigentlich Videospielproduktionen eigentlich? Beziehungsweise, was gehört denn eigentlich in diese Kosten alles rein? Also aus den Entwicklungskosten kommt natürlich noch sowas wie Marketing hinzu. Und wir wissen alle, dass es nicht zu jedem Spiel gewisse Zahlen gibt, was halt daran liegt, dass die Videospielindustrie leider sehr, sehr intransparent ist, was die eigenen Budgets, die Kosten und so weiter geht. Ganz anders, als es vielleicht in der Filmbranche ist, auch wenn man da auch immer sagen muss, dass da bei den Zahlen natürlich auch mal ein bisschen gespielt wird. Aber zumindest hat man bei den Filmen immer auf jeden Fall sehr viel mehr Informationen, was Kosten und was Einnahmen von Filmen angeht, als bei Spielen. Und wir wollen eben da jetzt mal ein bisschen nachhaken und natürlich auch darüber reden, welchen Einfluss das denn vielleicht, also diese Kosten und natürlich die dann damit einhergehenden Verkaufserwartungen oder Mindestvoraussetzungen, damit das ganz profitabel, welchen Einfluss das eben auch auf die Entwicklung von eben solchen Spielen, vor allem nämlich AAA-Spiele hat und was für ein Unterschied es dahingehend macht, ob man eben eine AAA-Produktion entwickelt oder eben halt als Indie-Entwickler nur ein kleines Indie-Spiel oder halt eine weniger ambitionierte Produktion. Ich denke, als Startpunkt kann man da auf jeden Fall auf einen ganz interessanten Artikel auf Kotaku verweisen. Und zwar hat sich Kotaku da mal die Mühe gemacht und sich in diesem, fast schon undurchsichtigem Dschungel sich mal ein bisschen versucht durchzukämpfen und versucht, die Zahlen herauszufinden, die entweder bekannt sind oder die wirklich von denen man von einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass sie wahrscheinlich stimmen. Sie haben da Zahlen aus ganz verschiedenen Äras zusammengesetzt, also das beginnt mit 1982, wenn ich mich richtig erinnere, und geht auch bis Titel, die noch gar nicht draußen sind. Und es sind insgesamt ungefähr etwas über 100 Titel, was aber auch schon sagt, etwas über 100 Titel in einem Zeitraum von von über 30 Jahren ist wirklich nicht viel, gemessen daran, wie viele Videospiele derzeit erschienen sind. Also gibt es uns das wirklich nur einen kleinen Einblick in das, was Videospiele wirklich kosten können. Und da sind auch einige ganz interessante Sachen dabei. Zum einen zum Beispiel Frogger 1982. Man weiß jetzt nichts genau über die genauen Entwicklungskosten des Spiels, aber das Spiel hat damals bereits $5 Millionen allein fürs Marketing gekostet. Was also schon sagt, auch bereits früher mussten Spiele beworben werden und das hat auch Geld gekostet. Das setzt sich dann halt ein bisschen weiter fort. Wir möchten hier jetzt keinen großen historischen Überblick machen. Also wenn ihr euch das anschauen wollt, wir verlinken auf jeden Fall auch auf den Artikeln, dann könnt ihr euch nochmal jedes aufgelistete Spiel nochmal genauer angucken. Wir picken da jetzt hier nur ein paar raus. Mir auf jeden Fall aufgefallen ist noch, vielleicht erwähnenswert, in der PS1-Ära ungefähr, da hat ein Spiel wie Crash Team Racing oder Crash Bandicoot 2 um die 2 Millionen gekostet, während dann ein Spiel wie Shenmue, ich glaube, einige Leute wissen, dass das Spiel sehr teuer war, aber dass das dann ganze $47 Millionen gekostet hat, also ungefähr 24 Mal so teuer wie ein Crash Bandicoot 2, zeigt mir dann doch, dass es mich nicht überrascht, warum Sega irgendwann so viele finanzielle Probleme bekommen hat. Allerdings. Das ist auf jeden Fall, das ist schon ein ganz guter Ansatz. Also ich meine, wir haben jetzt hier gerade vor allem so ein bisschen, ne, den Anfang, du hast schon gesagt, Frogger mit 5 Millionen, das war jetzt nur Marketing. Und dann sowas wie zum Beispiel Shenmue. Und ich finde, das Interessanteste ist tatsächlich, wenn man sich die Liste anguckt, und das ist eben ganz spannend, dass zum Teil eben einfach die Gesamtproduktionskosten hier drauf sind, also das Budget plus Marketing. Manchmal ist einfach nur das Budget für die Spielentwicklung und manchmal ist eben einfach nur das Marketing. Aber dadurch hat man einen relativ guten Vergleich zum Teil, was eben letztendlich die Gesamtkosten eines Produkts sind und was davon wirklich Produktionskosten, Marketingkosten, Distributionskosten und so weiter ausmacht. Und tatsächlich fällt einem auf, dass es, und das ist eine Sache, am Anfang habe ich gedacht, wenn man sich zum Beispiel sowas anguckt wie Modern Warfare 2, dann habe ich gedacht, gut, wahrscheinlich ist es letztendlich einfach eine Sache, die heutzutage so ist. Also heutzutage ist einfach Werbung wichtiger geworden, man gibt natürlich wesentlich mehr Geld einfach nach und nach fürs Marketing aus. Also das ist einfach eine relativ logische, nachvollziehbare Entwicklung. Wenn man dann allerdings feststellt, dass, wie gesagt, zum Beispiel Modern Warfare 2 ziemlich hohe Marketingkosten hatte, aber gleichzeitig eines der ersten Spiele auf der Liste, nämlich Frogger, damals schon $5 Millionen ausgegeben hat für die Werbung, dann fällt einem auf, tatsächlich hat sich da, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel geändert. Letztendlich ist es ungefähr gleich geblieben, im Verhältnis natürlich. Dass es tatsächlich so ist, dass einfach ein Großteil, oder nicht ein Großteil, zum Teil, doch schon ein Großteil zum Teil, aber manchmal auch einfach so ungefähr die Hälfte der Kosten für die Spieleentwicklung oder die Gesamtkosten für ein Projekt tatsächlich einfach auch die Marketingkosten ausmachen. Wenn wir natürlich im Normalfall darüber reden und sagen, ein Spiel ist jetzt besonders teuer gewesen in der Produktion und dann werfen wir da irgendwelche 100 Millionen Zahlen in der Gegend rum, dann denkt man sich immer, wow, das ist ja unglaublich, wie viel ein Spiel heutzutage kostet, das zu produzieren. Aber letztendlich kostet die Produktion des Spiels fast nichts, wenn man es im Vergleich sieht. Gutes Beispiel, jetzt haben wir schon gerade drüber geredet, Call of Duty Modern Warfare 2. Wir wissen nicht, was Frogger gekostet hat, wir wissen aber, dass 5 Millionen 1982 eine Menge mehr waren, als es heute logischerweise sind. Und dass es also schon sehr hohe Zahlen sind. Jetzt gucken wir uns Modern Warfare 2 an, Gesamtkosten 200 Millionen. Produktionsbudget für das Spiel waren aber 40 bis 50 Millionen. Die letztendlichen Gesamtkosten waren 200 Millionen. Das heißt, nur ein Viertel der Gesamtkosten waren überhaupt dafür, um das Spiel zu produzieren. Alles andere ist Werbung, ist Distribution und so weiter. Jetzt können wir davon ausgehen, dass im Normalfall von dem restlichen, der jetzt übrig bleibt, der restlichen 150 Millionen trotzdem großteilig das Marketing sein werden. Also die Distribution kostet dich keine 100 Millionen. Das heißt also, letztendlich kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass ungefähr die Hälfte der Gesamtkosten reine Marketingkosten waren, reine Werbekosten. Das heißt also, um das Spiel zu bewerben, um das Spiel irgendwie an den Mann zu bringen, um das Spiel interessanter zu machen, sind einfach so hohe Kosten angefallen, dass man natürlich plötzlich mit einem Call of Duty Modern Warfare 2 200 Millionen einspielen muss, auch wenn man die Produktionskosten von 40 Millionen schon viel früher eingespielt hätte. Und das ist halt eine relativ krasse Diskrepanz. Ich meine, natürlich ist Call of Duty Modern Warfare, das ist zum einen AAA-Titel, das heißt also, diese haben immer einen größeren Marketingaufwand. Und zusätzlich ist auch noch ein Spiel, das, glaube ich, allgemein einfach recht viel beworben wurde. Trotzdem an sich finde ich eine super spannende Sache und das zeigt halt eben so ein bisschen, dass eben Produktionskosten für ein Spiel immer so, naja, in Anführungsstrichen gesetzt werden müssen. So ein Spiel zu produzieren ist natürlich mit 50 Millionen immer noch ziemlich teuer, aber es ist halt nichts gegen ein 200 Millionen Spiel. Das Spiel hat 200 Millionen gekostet, natürlich, aber es hat nicht 200 Millionen gekostet, das zu machen, sondern es hat 200 Millionen gekostet, das letztendlich zu vermarkten und zu verkaufen. Zusätzlich, glaube ich, ist uns ein bisschen aufgefallen, beziehungsweise haben wir uns vielleicht so ein bisschen gedacht, dass trotzdem diese Marketingkosten so exorbitant hoch sind und wir nicht das Gefühl haben, dass tatsächlich in Europa so wahnsinnig viel Spielewerbung gemacht wird. Tatsächlich glaube ich, den Großteil dieser Werbung ist tatsächlich in den USA. Alle können sich garantiert noch an das große Skyrim-Banner erinnern, das von dem, glaube ich, alle Bilder gesehen haben, das Hochhäuserfronten geziert hat. Alle wissen, dass tatsächlich auch während der, zum Beispiel wegen des Super Bowls, so die beliebtesten Werbeslots quasi überhaupt, auch da gab es schon Videospiel-Werbespots. Ja. Videospiele werden, glaube ich, in den USA wesentlich aggressiver beworben, gerade auch in den Mainstream-Medien als bei uns. Wohingegen bei uns, glaube ich, immer noch der Standard ist, dass man so ein Spiel hauptsächlich einfach in Fachmedien bewirbt. Das sind Spiele-Websites, das sind Spiele-Magazine und Zeitschriften. Es gibt immer mal wieder so vereinzelt Werbespots für Videospiele, die laufen aber nicht ständig und ewig. Ist auf jeden Fall mehr geworden als noch vor 10 Jahren. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber auch in Europa. Aber es ist verhältnismäßig immer noch was ganz anderes, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das liegt aber daran, dass das einfach der Fernsehkonsum natürlich auch in Europa vielleicht in einer anderen Dosis geschieht als in Amerika. Ich glaube, die Amerikaner gucken immer noch mehr Fernsehen als die Europäer im Schnitt. Ja, zum Beispiel. Bestimmt. Und Amerika ist natürlich auch in der Hinsicht ein etwas einfacher zu bewerbender Markt, weil du ein großes Land hast mit einer großen Bevölkerung, mit einer großen Masse an Leuten, die Videospiele spielen, während halt sowas wie Europa halt ein riesiger Flickenteppich ist. Du musst die Werbung dann vielleicht noch in verschiedene Sprachen übersetzen und das und das und das machen. Der Markt ist auch in Gesamt-EU nicht ganz so groß wie die USA, auch wenn Europa mindestens genauso viele Einwohner hat wie die USA auch. Trotzdem ist der Videospielemarkt da an sich kleiner und da macht es natürlich dann in dem Sinne macht es dann Sinn, weniger Marketingkosten in Europa zu stecken, dafür viel mehr in den USA. Vor allem heutzutage in den durch Internet und so weiter hast du durch Werbung in den USA ja teilweise auch über das Internet halt auch Nebeneffekte nach in die anderen Teile der Welt, die halt eben vielleicht auch gleich Medien konsumieren. Ja, absolut. Aber es ist trotzdem, also es ist halt tatsächlich echt sehr interessant. Also auch ein nächstes Beispiel, Witcher 2, hat insgesamt 25 Millionen Zloty gekostet. Das sind knapp 8,8 Millionen, also knapp 9 Millionen ungefähr Dollar. Davon waren 5 Millionen Dollar für Werbung. Das heißt, das eigentliche Spiel hat weniger als die Hälfte der der Gesamtkosten quasi wieder gekostet. Und das zieht sich so ein bisschen durch die Liste durch. Also bei den meisten Spielen ist es tatsächlich genauso, zumindest bei den meisten großen Produktionen, sagen wir mal AAA-Produktionen oder eben die anderen großen Produktionen, dass eben der Großteil hauptsächlich eigentlich für Marketing drauf geht. Und das ist tatsächlich extrem viel, wie ich finde. Also das zeigt halt eben so ein bisschen, dass es Ja, weiß ich auch nicht. Das Marketing wichtiger ist als das eigentliche Spiel an sich. Das Marketing wichtiger ist als die Spielentwicklung an sich. Ich weiß allerdings natürlich nicht, wie erfolgreich das letztendlich ist. Und deswegen stelle ich das auch so ein bisschen in Frage. Ist das denn wirklich nötig? Könnte man nicht wesentlich profitabler sein, wenn man ein bisschen weniger über das Spiel redet und vielleicht ein bisschen gezielter? Ich meine, ein Tomb Raider hatte eine riesige, riesige Kampagne und diese 5 bis 6 Millionen verkaufte Einheiten, könnte man jetzt mal grob spekulieren, wie sich das umsetzen würde in wirkliche, sagen wir mal, Geldwerte. Aber auf jeden Fall kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dieses Spiel hat einen riesigen Hype und hat sich letztendlich nicht so wahnsinnig gut verkauft. Dann war es der Hype auch nicht wirklich wert. Und ich glaube nicht, dass ich ein Call of Duty Modern Warfare 2 wesentlich schlechter verkauft hätte, wenn es weniger Werbung gegeben hätte. Das Einzige, was du machen musst, ist quasi in diesem Fall, und das glaube ich so eine Sache, Videospiele sind ein andersartiges Produkt. Gerade weil sie so viel auf Sequels beruhen, als es bei vielen anderen Dingen der Fall ist. Das heißt also, ein Videospiel wie Call of Duty Modern Warfare 2, du musst die Leute nur informieren, dass es kommt. Du musst danach, glaube ich, nicht mehr viel tun, um das wirklich aggressiv zu bewerben. Du schickst Previews und Testmuster raus an die gängigen Videospielseiten. Und damit hat sich, glaube ich, die Sache schon fast erledigt. Ich weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich einen Werbespot im Fernsehen für Call of Duty Modern Warfare 2 gesehen haben und gesagt haben, oh, jetzt kaufe ich mir das. Um ehrlich zu sein, aber den Gedanken habe ich bei jeder Werbung an sich. Also... Ja gut, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich meine, andere Produkte lassen sich halt besser bewerben. Das klassische Werbeprodukt sind eben Alltagsprodukte oder Luxusprodukte. Aber da funktioniert es eben, weil das funktioniert nicht mit Mund-zu-Mund-Propaganda. Und im Normalfall gibt es logischerweise kein großes, vielbesuchtes öffentliches Forum für Haushaltsartikel wie Toilettenpapier und Kalkentferner. Also weißt du, natürlich müssen diese Dinge irgendwie so beworben werden. Aber es gibt eine Subkultur, es gibt einen riesigen Medienkomplex, der sich eben mit Videospielen beschäftigt. Das Fernsehen hat damit nichts zu tun. Ich glaube, es interessiert keine Sau, ob ein blöder Skyrim-Werbespot läuft oder nicht. Die Leute werden trotzdem Skyrim kaufen. Ob ein Plakat irgendwo in der Innenstadt hängt oder nicht, die Leute werden trotzdem Skyrim kaufen. Ich meine, natürlich ist alles rein spekulativ, aber ich würde jetzt mal behaupten, ein Skyrim ohne die derartigen Werbemaßnahmen, die eben außerhalb der eigentlichen Branche passieren, hätte sich garantiert genauso gut verkauft wie ein Skyrim, dass es eben... ja, einfach mehr Geld für diese Art von Werbung ausgegeben hat. Ja, ich weiß es eben nicht. Also ich man müsste halt wirklich mal die genauen Zahlen dafür haben, aber ich habe jetzt noch nie wirklich mich groß mit Werbeforschung und so auseinandergesetzt, wie viel Einfluss das jetzt wirklich darauf hat. Aber zum Beispiel bei Skyrim könnte ich mir vielleicht schon ein bisschen vorstellen, weil du ja auch schon immer gesagt hast, mit Skyrim ist ja Elder Scrolls erst wirklich groß geworden. Ich glaube nicht, dass jetzt jeder wirklich vorher unbedingt, also jeder, der jetzt außerhalb von wirklich jetzt, sag ich jetzt mal, eben die Gamerschaft, die eben in diesen Foren so finden, ist wirklich was mit vorher mit Elder Scrolls zu tun hatte. Und wenn du halt so einen Trailer siehst mit Drachen und so weiter, da gibt es wahrscheinlich schon viele, die dann sagen, boah, was ist das? Das sieht irgendwie ziemlich cool aus. Oder eben auch vielleicht eben die Leute zu kriegen, die ja die Videospielbranche mittlerweile eigentlich haben möchte, nämlich eben die Leute, die sich eben nicht in diesen Foren aufhalten und nicht sich immer informieren. Die sehen einfach, ah cool, Modern Warfare 2 sieht cool aus, kaufe ich mir. Oder eben vielleicht Eltern, die sich ein Weihnachtsgeschenk für ihre Kinder suchen. Also auch Holiday-Geschäft ist ja auch was ganz Großes in dem Sinne. Also ich weiß halt nicht, wie viel das bringt, aber natürlich kann ich mir schon vorstellen, es könnte schon was bringen. Muss nicht, kann, aber ja. Immer gut, ich weiß natürlich, was du meinst, hast natürlich recht. Sowas wie zum Beispiel eben Eltern oder andere Familienteile oder sonst irgendwas oder Freunde, die irgendwie dann halt ein Spiel kaufen, weil sie es eben ja zum Beispiel in der Werbung gesehen haben. Ich bin immer noch der Meinung, na, du hast natürlich grundlegend recht. Es gibt bestimmt auch Spiele, die sich nicht wahnsinnig doll informieren. Es gibt auch Spiele, die wahrscheinlich keine videospielspezifischen Medien konsumieren und deswegen wahrscheinlich sowas eher mitkriegen, wie es zum Beispiel, wenn es zum Beispiel im Fernsehen läuft oder so ein Kram. Diese Spiele gibt es, glaube ich, tatsächlich. Und das mag auch von mir. Und ich glaube, es sind noch gar nicht so wenig, wie wir. Ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich tue mich selbst ein bisschen damit schwer, weil ich ja natürlich das Gefühl habe, wir beide beschäftigen uns damit, wir beschäftigen uns sehr viel damit und wir haben das Gefühl, es gibt auch nicht so viele Spiele, dass man den Überblick verlieren könnte, wie es jetzt zum Beispiel bei Filmen oder Büchern der Fall ist, wo ich das Gefühl habe, es kommen im Jahr so viele davon raus, dass ich gar nicht den Überblick darüber habe, dass man das Gefühl hat, es ist ja gar nicht so schwer, sich eigentlich so sozusagen in diese großen Big, also AAA-Produktionen, sich die alle zu merken oder die mal von denen mal gehört zu haben. Aber ich glaube, wenn man dann öfter mal so ein bisschen auch mal mit, sag ich jetzt mal, Leuten redet, die schon Videospiele spielen, aber nicht so oft, dass es schon oft vorkommt, dass sie, hey, echt, es gibt sowas wie The Last of Us oder echt, es gibt sowas wie Skyrim oder, also, es hört sich jetzt irgendwie so an, so wie, das kann doch gar nicht sein, lebst du unterm Stein oder was, aber ich glaube, das ist dann wirklich doch nicht so gang und gäbe, wie wir uns das mal vorstellen. Ja, das mag natürlich auch sein. Vielleicht habe ich da natürlich auch ein bisschen zu sehr diese Videospieler for life Hauptberuf Einstellung, die das wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig macht, das irgendwie anders zu sehen. Du magst natürlich recht damit haben, aber für mich ist natürlich auch einfach dann vielleicht eine gewisse ideelle Sache. Ich glaube ja nicht wirklich an Idealismus, aber in dem Fall denke ich halt so, ich finde es halt schade, dass diese Produktion, eine Produktion ist negativ behaftet, wenn sie nicht besonders erfolgreich ist. Zum einen natürlich rein praktisch gesehen, indem zum Beispiel ein 38 Studios mit Kings of Amalur untergeht, weil sie es nicht mehr leisten können. Zum anderen, weil ein großer Publisher zum Beispiel sagt, tut uns leid, der erste Teil ist nicht besonders gut verkauft, wir machen keinen zweiten Teil, wir finanzieren keinen zweiten Teil, den ihr produzieren könnt. Hat natürlich aber auch andere Folgen, die nicht ganz praktisch und pragmatisch quasi sind, indem einfach Leute sagen, das Spiel war ein Flop, deswegen werde ich es nicht kaufen, weil es wahrscheinlich nicht so gut ist. Wohingegen Leute sagen, das Spiel hat nicht besonders gute Review-Scores gekriegt, aber verkauft sich wie geschnitten Brot, das muss super sein. Das ist ja immer noch eine Sache, die schlicht und ergreifend genauso funktioniert. Dass Leute immer noch darauf achten, ist etwas beliebt oder nicht, und wenn es beliebt ist, dann kaufe ich mir, wenn nicht, dann nicht. Und sowas orientiert sich ja großteilig daran, wie viele Leute das letztendlich gekauft haben und konsumieren. Und dass das natürlich eine Sache ist, die mir persönlich einfach ein bisschen gegen den Strich geht. Ich finde es halt schade, dass es so ist, dass zum Beispiel gewisse Produkte untergehen, weil sie eben einfach nur rein wirtschaftlich nicht erfolgreich sind, wobei das ja nichts mit dem Spiel an sich zu tun hat. Aber die Frage, ja, also ich kann es natürlich durchaus nachvollziehen, dass das so passiert, aber ich finde es halt schade, weil ich das Gefühl habe, viele Spiele könnten letztendlich rein finanziell erfolgreicher sein, wenn man das Geld geschickter einsetzen würde. Und ich meine, das ist natürlich völlig auf alles zutreffender Punkt, der schwer zu argumentieren ist. Und das ist natürlich immer so und das ist natürlich auch viel leichter gesagt als getan. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass gerade eben dieser ganze Marketingbereich, dass Spiele völlig überworben werden, dass eben diese Hype-Maschine dazugehört. Wir sehen doch gerade, wie gut es funktionieren kann ohne irgendwie sowas. Wie gut Indie-Spiele auch funktionieren. Selbst im Casual-Markt, wie gut Indie-Spiele bei Casuals funktionieren ohne jegliche Werbung. Ein Braid wäre erfolgreich, ohne dass irgendwo jemals mal in irgendeinem Mainstream-Medium groß was gemacht worden wäre. Klar, da gab es von mir die Kolumne in der normalen Tageszeitung, wo Leute, die sich sonst nicht beschäftigt haben, gesagt haben, wow, was für ein interessantes Videospiel. Das hätte ich ja gar nicht erwartet von dem Medium. Aber letztendlich, glaube ich, kann es auch anders funktionieren, indem man es einfach ein bisschen geschickter macht. Und natürlich, geschickte Werbung ist ein schwieriger Bereich. Ich weiß schon, dass das alles jetzt irgendwie, wie gesagt, leichter gesagt als getan ist, aber ich finde es trotzdem schade, dass eben man sieht, wie viel Geld für Werbung ausgegeben wird und wie oft auch schon allein Produktionen daran scheitern, dass nicht genug Zeit oder Geld da ist, um das umzusetzen, was sie wollen. Wie viele Spiele kommen verfrüht raus, weil die Leute sagen, tut uns leid, ihr habt das ein bisschen zu lange entwickelt, das muss jetzt rauskommen. Da kommt es unfertig auf den Markt und floppt. Und mit früher habe ich einfach immer gedacht, sowas ist scheiße, allein aus Publisher-Sicht, weil die halt nur ans Geld denken. Jetzt, wo ich mal gesehen habe, wie viel von diesem Geld, um das es bei dem Publisher geht, wirklich die Werbung ausmacht, finde ich es noch viel trauriger, weil es ja nicht mal Produktionskosten sind. Es ist ja nicht mal so, dass die Leute irgendwie 100 Millionen kriegen und dann am Ende sagen sie, okay, ihr habt 100 Millionen gehabt, tut uns leid, so ist es halt. Die Leute geben 200 Millionen für ein Spiel aus und davon kriegt aber der Entwickler nur 40 Millionen, um dann etwas herzustellen, das eben diese 200 Millionen wieder einfährt. Und das ist einfach schwer zu machen zum Teil. Und das, weißt du, also verstehst du, was ich meine? Das macht mich daran so ein bisschen traurig. Aber ich glaube, das Problem ist halt auch, das Problem ist da hauptsächlich ja erstmal, warum muss denn eigentlich alles immer AAA sein? Warum muss denn eigentlich jedes Spiel sich ein Ziel von 10 Millionen haben? Also das, damit beginnt es ja eigentlich schon. Ich meine, Braid ist natürlich auch deswegen erfolgreich, weil es zum Beispiel, weiß man zum Beispiel auch, Braid hat $200.000 gekostet, was halt quasi nichts ist. Natürlich ist es dann auch, selbst wenn du dann ein bisschen Marketing gehabt hättest, ist dann trotzdem sehr viel einfacher, diese ganzen Kosten reinzuspielen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt, also die heutigen großen Produktionen hast das Gefühl, ja, wir machen dieses Spiel nur dann, wenn es sich auch wirklich, ja, in die 7-8 Millionen Mal verkauft. Also da gibt es keinen mehr, wo ich das Gefühl habe, wir machen jetzt einfach ein Spiel, das kostet vielleicht 2 Millionen und wir machen vielleicht damit sogar und vielleicht kostet das Marketing dann auch nochmal 2 Millionen, aber trotzdem muss es sich dann nicht 6 Millionen verkaufen, sondern vielleicht nur 500.000 Mal zum Beispiel. Und es kann, so ein Spiel kann ja trotzdem Qualität haben. Du hast ja vorhin jetzt schon Indie-Titel erwähnt, die kosten halt fast nichts und sind trotzdem erfolgreich, weil natürlich auch die Schwelle dafür nicht ganz so hoch ist. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, zum Beispiel der japanische Markt ist ja zum Beispiel noch ein Markt, der relativ wenig aus AAA besteht. Also ich glaube, die Anzahl der Franchises, die man dort wirklich im besten Sinn als AAA einstufen kann, kann man an zwei Händen vielleicht abzählen. Und der Rest sind dann eher wirklich so Produktionen, die nicht billig sind, also auf jeden Fall keine Indie-Spielwerte sind, aber auch nicht überaus teuer. Also ich glaube, zum Beispiel ein Tales of Spiel kostet nicht übermäßig viel, um das zu produzieren. Es ist nicht unbedingt sehr aufwendige Grafik. Sie arbeiten, es ist eigentlich immer ein relativ, sag ich jetzt mal, gestreamliner Prozess, wie so ein Tales-Spiel auszusehen hat und so weiter. Aber sie sind trotzdem damit einigermaßen erfolgreich. Das Spiel muss sich jetzt auch nicht millionenmal verkaufen. Es reicht völlig aus, wenn sich ein Tales of Celia weltweit 1 Million Mal verkauft. Das ist ein Erfolg. Und ja, um das noch auszuführen, das hat auch keinen, meiner Meinung nach, gar keinen Einfluss auf die Qualität. Also ein Spiel, das jetzt 8 Millionen oder das jetzt irgendwie 80 Millionen gekostet hat, muss nicht unbedingt besser sein als das mit 2. Ich bin kein Vertreter von Leuten, die sagen, ach, AAA-Spiele sind doch eh alle mittlerweile gleich und irgendwie langweilig und wollen immer nur alles machen und ich spiele noch Indie-Spiele. Aber trotzdem muss man halt auch sagen, nicht immer, es kann sein, aber nicht immer muss mehr Geld auch mehr Qualität heißen. Also das ist genauso wie im Fußball, mehr, also Geld muss nicht unbedingt Tore schießen. Und ja, deswegen muss man sich einfach fragen, muss das denn eigentlich so sein oder bauscht sich der Markt einfach irgendwie so auf, dass man sagt, okay, man möchte jetzt auf jeden Fall immer so dieses ganz große Ding haben. Wir geben uns nicht mehr mit kleinen Gewinnen zufrieden, sondern wenn, dann muss es gleich schon richtig reinhauen. Und ich habe dann das Gefühl, viele überschätzen da den Markt dann vielleicht auch ein bisschen. Ich meine, der Markt ist anscheinend noch nicht, er ist größer geworden, aber er ist nicht groß genug, um 20 Call of Duties zu unterstützen. Ja, also absolut. Genauso wie wir das mit MMOs immer gesagt haben, der MMO-Markt mag groß sein, aber trotzdem können es nicht 10 World of Warcraft-Spiele geben, die dann gleich gut laufen. So, das funktioniert halt noch nicht. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, also mehrere Punkte auf jeden Fall, auf die ich da gerne eingehen würde. Zum einen natürlich hast du absolut recht und ich glaube, das wird das nächste größere Diskussionsthema dann jetzt gleich werden. Bauscht der Markt sich selbst quasi auf? Also ist da quasi so eine Art Teufelskreis, der so, dass der Markt sich immer weiter in die Höhe schraubt. Da werden wir garantiert gleich noch drüber reden. Also zum einen glaube ich, natürlich ist es auch irgendwie ein natürlicher Prozess. Wenn wir uns Hollywood angucken zum Beispiel als Vergleichsfeld, das ist genauso. Viele Filme kosten immer mehr Geld und letztendlich wird dann auf eine gewisse Augenwischerei geachtet. Ich finde tatsächlich, dass es ganz interessant ist zu sehen, dass gerade jetzt zurzeit relativ viel Innovation verhältnismäßig in AAA-Titeln steckt, die man glaube ich so vor 3, 4, 5, 6, 7 Jahren nicht gesehen hätte. Diese große Sequel-Industrie scheint sich derzeit gerade wieder so ein bisschen zu wandeln und gerade weil wir so Titel sehen wie zum Beispiel Watch Dogs, wie zum Beispiel, keine Ahnung, The Division oder so ein Kram. The Last of Us zum Beispiel ist auch ein sehr gutes Beispiel. Titel, die halt eben gerade von dem klassischen, sich schon, ne, von dem klassischen und schon etablierten Prinzip des AAA-Titels abwenden und eben mit dem Geld, das sie haben, ein bisschen was anders machen. Da ist vielleicht Watch Dogs eher ein schlechtes Beispiel, weil das vielleicht schon ein Stück weit, also weil das zumindest gewisse AAA Optionen quasi und Elemente übernimmt und gleichzeitig da drin etwas anders macht und The Last of Us vielleicht ein besseres Beispiel, weil das sich tatsächlich in eine komplett andere Richtung wendet. Last of Us eben, indem es sich hauptsächlich auf die Story fokussiert und die Spielmechanik in den Hintergrund stellt, was gerade bei AAA-Titeln, glaube ich, eher selten der Fall ist und zum Beispiel auch kein Multiplayer, kein Koop, kein gar nichts hat. Multiplayer hat es aber. Ja gut, stimmt, Multiplayer hat es, aber das ist ja auch eher irrelevant. Ja. Und dann zum Beispiel sowas wie Watch Dogs, das eben etablierte Prinzipien wie zum Beispiel eine Open World und Sandbox nimmt. Leichte Rollenspielelemente, Interaktion, mehrere Lösungswege für eine Quest, mehr spielerische Freiheit und dergleichen. Und diese Dinge nimmt und sie dann aber zumindest in einem etwas interessanteren neuen Konzept verarbeitet, indem sie eben diese ganze Interaktion mit der Welt eben leicht anders gestalten, indem sie auch eine etwas andere Geschichte erzählen. Das ist halt so eine Sache, dass man trotzdem noch sagen muss, immerhin haben wir relativ nette, innovative AAA-Titel. Und man muss natürlich auch sagen, ich bin auch ein bisschen dankbar für AAA-Titel, weil du es gerade angesprochen hast, es gibt ja auch Leute, die einfach nur noch auf AAA-Titel haten. Ein Stück weit finde ich das nachvollziehbar, es ist natürlich trotzdem unreflektiert, aber trotzdem finde ich es nachvollziehbar. Ich bin auch niemand davon, ich bin froh, dass es uns sowas gebracht hat wie The Division. Das klingt wie eine eierlegende Wollmilchsau und klingt irgendwie fast ein Stück weit schon unrealistisch, aber es ist halt ein wunderschönes MMO aus Third Person mit extrem coolem Koop, völlig übergangslosen Multiplayer. Also, weißt du, da ist halt so alles drin. Das befriedigt die Sammelwut, das befriedigt den Rollenspieler, das befriedigt die Shooter-Fans, das befriedigt die Leute, die nur auf Grafik achten, das befriedigt die MMOler, das befriedigt die Leute, die Koop machen wollen. Also, dieses Spiel macht quasi so ungefähr alles und sieht dabei noch fantastisch aus. Zumindest bisher. Wir wissen ja noch nichts darüber. Vielleicht wird das ein veritabler Flop und total scheiße. Aber auf dem Papier ist es ein AAA-Titel, der wirklich fast alles vereint. Und dafür bin ich auch dankbar. Ich freue mich auf solche Titel. Es ist interessant und spannend, solche Titel zu sehen. Und es ist etwas sehr Beeindruckendes, wenn man diese Titel sieht und sagt, wow, irgendwann werde ich das spielen können. Das macht definitiv Spaß. Trotzdem ist natürlich dieser ganze Innovationsfaktor durchaus, ja, einer dieser schwierigen Punkte. Und dann ist vielleicht der Übergang. Ist es tatsächlich vielleicht einfach so, dass sich die Industrie selbst hochschaukelt? Dass es so ist, dass die eine AAA-Produktion hat eine super schöne Grafik, hat diesen sehr, sehr ansprechenden Multiplayer, der wahrscheinlich Ewigkeiten laufen wird, hat die und die und die Optionen und Funktionen und hat so und so viel gekostet und ist super erfolgreich. Dann kommt die nächste AAA-Produktion und um sich mit der messen zu können, muss sie natürlich ein Stück weit besser und größer und noch schöner sein. Und dadurch entsteht natürlich auch so ein Teufelskreis, der vielleicht irgendwann auch ein bisschen die realistische Branche verlässt, indem er eben sagt, und wie du es vorhin schon so schön gesagt hast, diese Titel sind so groß, dass sie auch mittlerweile so viel einnehmen müssen, dass sie fast nur noch scheitern können. Irgendwann haben wir vielleicht einfach auch diesen Moment erreicht, dass der Markt so gesättigt ist. Wir sind eben nicht groß genug für 5 Modern Warfare 2, aber trotzdem gibt es 5 Modern Warfare 2 und davon werden halt 4 nicht besonders erfolgreich sein. Also das heißt also, die Industrie hat mittlerweile vielleicht keinen realistischen Bezug mehr zu dem, was sie wirklich verkaufen können und was sie wirklich verlangen können und was wirklich erfolgreich sein kann. Indem sie einfach immer höhere Produktionskosten haben und immer mehr Spiele verkaufen müssen, um das reinzunehmen, aber gar nicht mehr Spiele verkaufen können. Also ist es vielleicht so eine Sache, die gerade ein bisschen passiert und bringt das vielleicht auch Sachen wie eben Tomb Raider, wie Hitman, wie diese ganzen Spiele hervor, über die wir schon geredet haben? Also ich kann mir eben gut vorstellen, dass das so ein bisschen so ist. Also wir hatten das ja, habe ich jetzt vorhin auch schon erwähnt, im MMO-Bereich haben wir das ja schon länger beobachten können. Also sagen ja auch viele. Viele haben nach dem Erfolg von World of Warcraft gesagt, okay, was die können, können wir auch. Tja. Was am Ende rausgeht, ist, nee, es geht eben doch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube eben wirklich, dass vor allem, ich meine, wir haben so viele First-Person-Shooter. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt jeder von diesen First-Person-Shootern, der nicht Call of Duty heißt, floppt, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich bin jetzt kein First-Person-Shooter-Fan, aber bei so vielen Spielen, vor allem wenn sie vor allem auf Multiplayer basieren, die sozusagen in dem Sinne, wenn sie gut sind, nicht enden sind. Wenn ich ein FPS spiele und ich habe das Gefühl, der Multiplayer ist gut, warum sollte ich dann überhaupt mir überlegen, auf zu einem anderen zu wechseln, wo der Multiplayer vielleicht ähnlich fast gleich ist. Da bin ich halt echt so, ich weiß nicht, ob wirklich der Markt das wirklich so hergibt, ob wirklich es so viele Spieler gibt, die entweder so viele verschiedene Spiele spielen oder so viele Spieler gibt, die jeweils eins von den Spielen spielen und dann jedes von diesen Spielen eins unterstützen können. Also das glaube ich eben nicht. Und vor allem klockt sich natürlich auch alles meist dann noch ungefähr um die gleiche Zeit, nämlich kurz vor Weihnachten oder im momentan, ich glaube, das war vor 10 Jahren auch nicht so, in den Frühjahr, also kurz nach Weihnachten, das ist so die Zeit, wo eigentlich dann fast alle plötzlich auf einmal ihre Spiele raushauen und dass natürlich es da immer wieder zu Opfern in Anführungszeichen kommt, ist natürlich völlig klar. Ich meine, in anderen Genres hat man das auch ein bisschen auch so, aber ich habe halt das Gefühl, andere Genres, sage ich jetzt mal, sind jetzt nicht so notorisch AAA behaftet wie jetzt zum Beispiel der First Person Shooter, glaube ich, der momentan halt wirklich fast nur noch von AAA-Produktionen lebt. Ja, das stimmt schon. Vielleicht auch, um ein anderes Thema vielleicht anzusprechen. Ich habe halt das Gefühl, was ich ja vorhin in der eigenen Diskussion schon ein bisschen erwähnt habe, dass diese AAA-Spiele, wie du jetzt ja vorhin schon gesagt hast, so Watch Dogs, hat so ein bisschen diese typischen AAA-Elemente, dass mittlerweile ich das Gefühl habe, damit sich ein Spiel so oft verkaufen kann, muss es auch extrem viele verschiedene Leute ansprechen. Also ein Spiel, das sich wirklich nur auf einen Aspekt konzentriert, wird auch nur die Spielerschaft finden, die sich wirklich für diesen einen Aspekt begeistern kann. Aber damit kriegst du eben nicht die große Masse. Du musst halt eben versuchen, ein Spiel zu machen, was zum einen, wie du schon gesagt hast, es muss die Leute ansprechen, die irgendwie nur Grafik mögen. Es muss die Leute ansprechen, die Multiplayer mögen. Es muss die Leute ansprechen, die vielleicht ein bisschen RPG oder Customization-Sachen mögen und so weiter und so weiter und so fort. Was halt dazu führt, dass manchmal ein Spiel oder ein AAA-Spiel vielleicht zu oft dann vielleicht das, wo man das Gefühl kriegt, okay, das Element, habe ich das Gefühl, es ist einfach nur so reingehauen, damit es drin ist. Irgendwie, keine Ahnung, so ein quasi RPG-System wie zum Beispiel bei Tomb Raider, dass du irgendwelche XP kriegst, um dann irgendwelche Skills dann zu kriegen, wie keine Ahnung, du kannst mehr Pfeile fassen, blabiblub. Also so, wo ich das Gefühl habe, naja, ich weiß nicht, im frühen Tomb Raider muss ich das auch nicht und das also, wo ich das Gefühl habe, dass das ist jetzt wirklich nur so reingequetscht, um damit es drin ist, irgendwie. Was halt dazu führt, dass mittlerweile die AAA-Titel irgendwie so, ja, manchmal halt wirklich so ein bisschen übermäßig gefüllt sind mit Sachen und du nicht mehr das Gefühl, dass es jetzt irgendwie konsistent mit dem, was das Spiel vielleicht sein will. Also ich habe heute diesen Developer-Commentary zu dem neuen Herr der Ringe-Lizenzspiel, ich glaube Shadow of Mordor oder sowas. Genau, ja. Sowas. Und es sah wirklich so aus wie so, keine Ahnung, Open World, bisschen Herr der Ringe-Backdrop, Assassin's Creed, Batman-Kampfsystem, Interaktion, du kannst frei rumlaufen, hast mehrere Wege, irgendwas zu machen, das Spiel ist halt überhaupt nicht linear. Also genauso die Sachen, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist so absolut typisch, dass ich gar nicht mehr wirklich davon überrascht bin, von den Elementen, die dieses Spiel hat. Und, ja, ich weiß nicht, ob das nicht, ob das jetzt unbedingt immer so sein muss. Also ich würde einfach sagen, naja, macht halt vielleicht einfach mal wieder, setzt euch vielleicht aber ein bisschen kleinere Maßstäbe. Ihr müsst nicht unbedingt im Guinness-Buch der Rekorde stehen mit den meistverkauftesten Einheiten in einer Woche und so weiter. Und ihr könnt trotzdem Profit machen. Macht vielleicht einfach ein bisschen mehr Spiele. Also es gibt ja auch zum Beispiel Entwicklerfirmen, die releasen einfach sehr viele, nicht ganz so große, aber sag ich mal mittelgroße Spiele und sind damit erfolgreich. Ich glaube zum Beispiel Atlus geht, also jetzt mal davon abgesehen, dass jetzt Index bankrott gegangen ist, aber Atlus selbst zum Beispiel geht es glaube ich ganz gut. Sie haben relativ viele Marken, die jetzt alle nicht unglaublich groß sind, aber die trotzdem alle zumindest auch in dem Genre, was sie sagen haben, Persona, dann dazu gehöre ich Shin Megami Tensei, Etrian Odyssey und so weiter und so fort. Und ich glaube eben, dass auch sowas funktionieren kann. Klar, EA ist natürlich nicht Atlus und auch Ubisoft ist nicht Atlus, das ist mir auch völlig klar, aber ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, Ubisoft versucht es ja momentan zumindest zu sagen, okay, wir machen vielleicht auch mal wieder ein bisschen kleinere Spiele, die so ein bisschen diesen Indie-Charakter haben, also Child of Light und dieses ein andere, dieses Erste Weltkriegs-Dings, das in der Rayman-Engine, du weißt, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Versuchen vielleicht jetzt auch damit vielleicht ein bisschen mehr, aber natürlich macht Ubisoft trotzdem noch Assassin's Creed, Watch Dogs und so weiter. Und ja, ist halt die Frage, ob wirklich dieser Erwartungsdruck nicht wirklich auch dazu führt, dass Spiele einfach zu oft dann, selbst wenn sie sich vielleicht in ihrer Art, wie sie das vielleicht machen, unterscheiden, trotzdem immer irgendwie aus denselben Elementen bestehen. Ja, absolut. Es ist eben das Problem dieser Eintönigkeiten. Das ist ja auch das, was ich quasi damit vorhin so ein bisschen meinte. Also zum einen schaukelt sich die Industrie hoch eben gegenseitig, weil eben der eine den anderen immer übertreffen muss. Aber vor allem bedeutet es gleichzeitig auch ein gewisser Zwang vielleicht für gewisse Elemente, die man eben drin haben muss. Wie viele Spiele heutzutage Sandbox sind, die als Sandbox keinen wirklichen Sinn machen, oder wie viele Spiele als Sandbox bezeichnet werden, die es nicht wirklich sind, weil es dann doch eher einfach größere Levelabschnitte sind, aber keine wirklich zusammenhängende Welt. Das sind alles durchaus Dinge, die da irgendwie ja schon so mit reinspielen auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass du da absolut recht hast, dass es eben so eine Sache ist, dass da heutzutage vielleicht so ein, dass die Leute meinen, es würde ein gewisser Zwang bestehen. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also andererseits, Ubisoft habe ich vorhin schon erwähnt, du hast es gerade auch nochmal erwähnt. Wir haben jetzt Ubisoft schon öfters in relativ positivem Licht quasi erwähnt. Ist nicht so, dass Ubisoft jetzt irgendwie alles viel besser machen würde als EA oder Activision Blizzard oder so ein Kram. Aber zumindest hat man bei denen das Gefühl, die sind nicht besonders innovationsscheu. Die versuchen zumindest ein bisschen neue Ideen reinzubringen oder es ein bisschen zu verändern. Und sind damit ja auch super erfolgreich. War ja letztendlich Watch Dogs war Spiel der E3, als es vorgestellt wurde. The Division war Spiel der E3, als es vorgestellt wurde. Das sind alles so Titel, die eben so ein bisschen was anders machen und ein bisschen überraschender sind quasi, aber trotzdem sehr, sehr gut aufgenommen werden, eben gerade weil das, glaube ich, auch der Fall ist. Oh, yeah. Trotzdem natürlich einfach die klassischen Elemente auch bedienen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass ich weiß gar nicht, ob sich grundlegend was ändern muss. Was ich ganz interessant finde, da werden wir nachher in den Tastings noch mit drauf eingehen und das ist, glaube ich, auch ganz interessant, dass es jetzt irgendwann in dem Zusammenhang kommt, ist eben dieses ganze Crowdfunding und Kickstarter, diese ganze alternative Form, das Ganze zu finanzieren und dann eben auch komplette Freiheit zu haben mit dem Geld, was man hat. Natürlich ist es nicht wahnsinnig viel, aber wenn ich mir jetzt angucke, ein Broken Age, das Double Fine Adventure ehemals, hat am, was hat es eingenommen, 3,5 Millionen oder so, 3,3 Millionen? Zwischen 3 und 4 Millionen irgendwas, ja. Genau, richtig, so um den Dreh letztendlich über die Kickstarter-Kampagne. Wenn wir jetzt unsere Liste angucken von Spielen, die eben, ne, also wir haben ja so eine Liste von Kotaku, wo eben die Spiele drauf sind und was die einzelnen gekostet haben, dann ist es natürlich noch relativ wenig, wenn man sich jetzt die letzten Jahre anguckt, allerdings in den letzten Jahren noch relativ wenige Titel drauf, wenn man sich dann mal so die Jahre so zwischen 2009 und 11 anguckt, da sind dann wesentlich mehr Titel drauf. Da gibt es auch Titel, die in einem ähnlichen Preisbereich liegen, die eben von größeren Publishern gepublished wurden. Und trotzdem quasi, ne, hat kann man dasselbe oder beziehungsweise dasselbe Budget aufwenden, dasselbe Budget quasi bekommen, um so ein Spiel zu entwickeln über Crowdfunding und ist dann damit quasi das Marketing komplett los. Ich glaube nicht, dass Broken Age in irgendeiner Form Marketing betrieben hat. Das lief komplett über Kickstarter. Du hast ja deine Leute schon, die das kaufen. Du hast ja die Leute schon, die das kaufen, weil sie es ja schon bezahlt haben. Und du musst auch gar keinen Gewinn mehr machen. Das ist ja auch so eine Sache. Du musst gar keinen Gewinn mehr machen, weil oft genug sind diese Spiele finanziert und fertig mit dem, was sie über Kickstarter eingenommen haben. Und wenn sie danach noch weitere Spiele verkaufen, ist das sofort Reingewinn, weil sie ja ihre Produktionskosten schon von Anfang an drin hatten, weil sie ja nie quasi in dem Sinne Kosten hatten. Sie haben ja einfach nur von dem, was sie schon, ne, von der Rücklage, die sie über Kickstarter gekriegt haben, haben sie eben gezehrt. Das muss natürlich nicht immer funktionieren. Das ist natürlich jetzt auch nicht bei jedem Spiel der Fall, dass es sich rein über Kickstarter quasi finanziert. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Also dann ist es, das sind Spiele, die eben ihr Budget schon wieder eingenommen haben, indem sie quasi den Spielern das Spiel schon im Voraus verkauft haben und darauf gehen dann basieren. Da kann kaum was schief gehen, wenn sie es richtig machen. Von daher, es gibt durchaus Alternativen mittlerweile. Also es ist insgesamt einfach sehr, sehr spannend, würde ich behaupten. Ich würde ja zustimmen, weil natürlich muss man auch das auch wieder perspektivisch sehen und sagen, ja, Broken Age hat 3,3 Millionen Dollar ungefähr zusammenbekommen. Und ich habe jetzt halt gerade nachgeguckt, die Anzahl der Backers sind halt aber auch halt nur, in Anführungszeichen, 87.000. Und man muss dann natürlich auch sagen, natürlich möchte eine Firma wie EA, wie Square Enix, Ubisoft natürlich Millionen von Exemplaren verkaufen und nicht nur 87.000 sozusagen. Also ne, natürlich, ich meine klar, beim also Publisher deswegen sage ich ja auch immer oder deswegen habe ich ja vorhin auch schon gesagt, aber muss sich denn ein Spiel 3 bis 4 Millionen verkaufen? Das Problem liegt ja eben darin, dass sie diese Superlativen wollen. Also wenn sie als Spielefirma damit zufrieden werden, ein Projekt zu machen, was irgendwie das Double Fine Adventure, wie Broken Age zum Beispiel, dann würde ich auch sagen, ja, natürlich, Kickstarter und so weiter. Aber das Problem ist ja eben, dass sie eben nach diesen hohen Zahlen streben. Und dann ist natürlich Kickstarter, ich weiß nicht, wäre natürlich ein lustiges Experiment zu versuchen, Modern Warfare 4 über Kickstarter zu finanzieren, wie viele Leute das, aber ich bezweifle, dass sowas passieren wird, deswegen keine Ahnung. Nein, da hast du natürlich grundlegend recht. Wie gesagt, die Sache ist natürlich auch die, dass, große Publisher und Kickstarter gehen ja zwangsläufig nicht zusammen. Das ist ja genau der Gegenwurf zueinander. Von daher ist es natürlich auch schwer, das zu vergleichen. Aber klar, beim Publisher geht es ja auch gar nicht darum, seine Produktionskosten wieder einzuspielen. Die wollen Gewinn machen. Und bei Kickstarter ist es eben nicht der Fall. Also bei Kickstarter, die meisten Kickstarter-Kampagnen, geht es eben darum, am Anfang schon quasi im Voraus genug Exemplare zu verkaufen von einem Spiel, das noch gar nicht besteht, dass man eben das Spiel über diese Gelder, die man dadurch einnimmt, eben zu produzieren, sodass man im Nachhinein quasi einfach ein Spiel machen konnte für quasi umsonst ohne großes Risiko. Man muss eben nicht befürchten, dass das Ganze ein riesen Flop wird, weil man es ja schon finanziert hat. Wohingegen natürlich ein Publisher, der will ja nicht das Geld wieder reinnehmen, was er gemacht hat. Der will ja kein Nullgeschäft, der will ja Gewinne machen. Das heißt also, wenn du 5 bis 6 Millionen allein schon brauchst, um die Produktionskosten einzunehmen, natürlich willst du dann letztendlich am besten 11 bis 12 Millionen machen, damit du darüber hinaus, was, ne, wieder Geld einnimmst. Das macht ja durchaus Sinn. Also das stimmt natürlich auch. Zusammenfassend quasi einfach nur interessant, dass es eben über Kickstarter alternative Möglichkeiten gibt, das heutzutage zu realisieren und eben quasi aus diesem ganzen Hin und Her quasi direkt rauszukommen. Und dass es auch trotz dieser ganzen Standards quasi, die es vielleicht für den AAA-Bereich gibt, die man erfüllen muss, immer noch auch große AAA-Produktionen gibt, die sich eben nicht ganz dran halten. Und eine Sache, die wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, natürlich auch diese großen Produktionskosten weiter, wie soll ich sagen, sind natürlich jetzt auch ein Grund dafür, warum zum Beispiel viele Titel, die jetzt vielleicht auch als neue IP jetzt anfangen, natürlich auch schon damit als Franchise geplant sind. Also ich erinnere mich noch daran, dass Ubisoft gesagt hat, Watch Dogs wird sich auf gar keinen Fall mit dem ersten Spiel finanzieren. Das Spiel wird sich dadurch finanzieren, dass du das erste Spiel sich hoffentlich so gut verkauft, dass es genug Leute gibt, die ein Sequel kaufen und dadurch hast du natürlich, die Entwicklungskosten werden bei einem Sequel jetzt nicht unbedingt geringer sein, aber dadurch, dass du schon eine Marke aufgebaut hast, ist natürlich auch das Marketing danach dann vielleicht nicht mehr ganz so aufwendig. Du hast dann schon Leute, die das Spiel kennen, die dann das Sequel haben wollen und so weiter und erst dann, dadurch kannst du dann auch die Produktionskosten reinspielen und dementsprechend natürlich auch Assassin's Creed und auch wie sie alle heißen, natürlich gibt's dann auch immer Sequels dazu. Das ist dann sozusagen in dem Sinne einfacher verdientes Geld, weil natürlich die Entwicklungskosten oder die ganzen Planungskosten für eine ganz neue IP natürlich nochmal größer sind als einfach nur ein Sequel, also nur in Anführungszeichen zu entwickeln. Aber es erklärt zum Beispiel wahrscheinlich auch, zum Beispiel, alle fragen sich ja auch, warum entwickelt zum Beispiel Square Enix zum wahrscheinlich ja, schlechtest aufgenommenen Final Fantasy Teil 3 Teile. Lass ich euch damit erklären, dass Final Fantasy 13 einfach viel mehr gekostet hat als alle Final Fantasy Teile davor. Und sie sich wahrscheinlich machen und muss, eben, ja. ich bin mir eigentlich ziemlich bewusst, dass sie sich selbst bewusst sind, dass jetzt das bald kommende Lightning Returns sich auch im Westen nicht besonders gut verkaufen wird. Aber wenn ich mir das Spiel anschaue, glaube ich auch nicht, dass sie jetzt noch so viel Geld in dieses Spiel gesteckt haben, dass das jetzt noch ein Verlustgeschäft für sie wird. Für sie ist es völlig in Ordnung, wenn sich das Spiel einigermaßen verkauft. Das muss sich nicht so gut verkaufen wie ein normaler Final Fantasy Titel. Aber um das Ganze mal so in Perspektive zu rücken, warum man das macht. Weil ich habe mich auch gefragt, so, warum machen die das denn? Aber klar, gleiche Engine und so weiter, nochmal ein bisschen wieder benutzen und ein bisschen recyceln und ja. Ja, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Du hast halt einfach noch Assets von diesem Spiel und das ist ja dasselbe Prinzip, das DLCs auch haben. Deswegen pushen ja auch Entwickler immer mehr in diesen schnell produzierten Content, den man eben für einige Euro oder Dollar runterladen kann. Zum einen natürlich, um sich wirklich Kickstarter-mäßig quasi während der Produktion für ein neues Spiel vielleicht schon zu finanzieren, aber vor allem auch, weil du dadurch ein Spiel rentabel machen kannst, das es vielleicht am Anfang nicht war. Das Spiel, wie du schon gesagt hast, Watch Dogs, kann sich gar nicht gut genug verkaufen, um das wieder reinzunehmen, um das Geld wieder einzunehmen. Wenn du jetzt aber aus den Assets, die du dann durch Watch Dogs hast, noch was anderes machen kannst, wenn du Spin-Offs machen kannst, wenn du, also vielleicht zum Beispiel für eine Mobile-Plattform, wenn du DLCs dafür produzieren kannst, wenn du vielleicht basierend auf derselben Engine einen halben Nachfolger machen kannst, weißt du, so Zwischenschritte wie zum Beispiel bei Assassin's Creed. Ich meine, Assassin's Creed 2 war genau dasselbe. Wahrscheinlich, es hat sich super verkauft, aber vielleicht hat es auch da nicht gereicht. Dann machst du sowas wie Brotherhood und Revelations, zwei große Spiele, die verkaufst zum Vollpreis. Die benutzen aber großteilig komplett das alte Spiel als Vorlage. Du hast dieselbe Engine, du polierst einige Grafiken und so ein Kram auf, aber du hast dieselben Assets, du hast dieselben Schauspieler, du hast alles quasi, ne? Du musst wesentlich weniger aufwenden, um das Spiel abzuschließen, sodass, wenn sich das gleich gut verkauft, es umso mehr Gewinn macht als eben der erste Teil und dadurch gleichst du es halt aus. Also von daher, klar, das Prinzip ist garantiert genau das. Also sobald du Assets weiterverwenden kannst, kannst du auch ein Spiel, das nicht so erfolgreich war, rein finanziell gesehen, nochmal wieder erfolgreich machen, indem du einfach diese Sachen weiterverwendest. Das stimmt durchaus. Ja, das ist ein super spannendes Thema auf jeden Fall. Ich denke, da könnte man wahrscheinlich noch tausend andere Dinge zu sagen. Richtig. Aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon gerade so dabei, wieder rauszudriften in eine etwas andere Richtung. Von daher würde ich sagen, ja, beenden wir das Ganze dann hier. Super spannendes Thema auf jeden Fall. Wir werden definitiv den Kotaku-Artikel verlinken, sodass ihr euch das da mal angucken könnt. Und dann würde ich sagen, wie immer gilt, meldet euch bei uns, wenn ihr irgendwas Interessantes dazu zu sagen habt. Gerade was eben diese Produktionsbudgets und sowas angeht, vielleicht habt ihr da irgendwo anders noch Zahlen entdeckt, das finden wir auf jeden Fall super spannend. Oder auch allgemein einfach nur, was ihr davon haltet. Seid ihr Fans von AAA-Titeln oder seid ihr auch Leute, die sagen, nee, mit AAA kann ich gar nichts anfangen? Natürlich auch immer zu den News, was denkt ihr, könnte Nintendo noch tun, um sich vielleicht wieder einigermaßen zu retten? Alles spannend, alles interessant, ihr kennt die ganzen Kanäle, sie sind auch im Eintrag der Folge dann verlinkt. Und wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der sich meldet. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu den Tasties. Ja. Ja, ich glaube, keine Ahnung, wer dran ist. Ich glaube, du bist dran. Dann fange ich nochmal an. Ich weiß gar nicht, warum wir eigentlich immer noch so tun, als ob es jemanden gäbe, der dran wäre. Wir entscheiden sowieso mal random jede Woche. Das wissen wir, glaube ich, seit der zweiten Folge nicht mehr, wer eigentlich dran ist, ja. In Anführungsstrichen. Das wird also dieser Running Gag, der sich durch diesen Podcast durchzieht. Ja genau, wer ist dran? Keine Ahnung. Es ist nie irgendjemand dran. Naja, aber auf jeden Fall fängst du an. Okay, und zwar bei mir ist es mal wieder ein Spiel. Ich glaube, ich habe oft Spiele in letzter Zeit. Ja, gut so. Und vor allem viele Mobile-Titel, weil ich natürlich momentan keine Möglichkeit habe, außer auf meinem crappigen Laptop irgendwas Großartiges zu spielen, was nicht mobile ist. Aber es ist ein ziemlich fantastisches Spiel, das ich diesmal auf dem Zettel habe. Und zwar heißt es Radiant Historia und ist für den Nintendo DS erschienen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Spiel bei relativ vielen, vor allem in Europa, unterm Radar geflogen ist, weil es in Europa gar nicht erschienen ist, sondern nur in Japan und in Amerika. Und da der Nintendo DS ja region-free ist, anders als ein gewisser Nachfolger, hatte ich natürlich die Möglichkeit, das zu spielen. Und es ist ein von Atlus entwickeltes RPG. Und es ist überhaupt nicht das, was man vielleicht von einem Atlus-RPG erwarten würde. Also Atlus-RPGs sind ja meistens eher ein bisschen, ja, ein bisschen anders. Ich meine, Shin Megami Tensei zum Beispiel ist vom Setting ganz anders als alle anderen JRPGs. Aber Radiant Historia ist ein recht klassisches JRPG und insgesamt wahrscheinlich eines der besten, ja, vom Aufbau her klassischen RPGs, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Es ist aus einem Team entwickelt worden, das zusammengesetzt wurde, sowohl aus Leuten, die an Shin Megami Tensei gearbeitet haben, an Persona gearbeitet haben, als auch an Etrian Odyssey. Also eine sehr bunt gemischte Truppe, die so wahrscheinlich nie mehr bei Atlus zusammenarbeiten wird. Und das Spiel handelt von einem Agenten, der Stock heißt. Also wahrscheinlich im Deutschen würde man Stocke sagen, aber im Englischen heißt er wahrscheinlich Stock. Bisschen bescheuerter Name, gebe ich zu, aber der Typ ist ziemlich cool. Also er ist Agent in einem, ja, ich sag mal, ein bisschen mittelalterlich angehauchten Königreich, das sich in einem Krieg mit einem anderen Königreich befindet. Das ganze Setting erinnert so ein bisschen an, ich würde sagen, Final Fantasy VI so ein bisschen, nur ein bisschen weniger Steampunk. Und handelt eben davon, wie dieser Stock sich irgendwann damit zurechtfinden muss, dass er ein Buch erhält, mit dem er theoretisch in der Zeit hin und her reisen kann, um bestimmte Ereignisse in der Welt zu beheben. Also ich möchte jetzt nicht spoilern, aber in der Welt gibt es irgendein Problem und die kann nur er lösen. Er hat dieses eine Buch, mit dem er die Zeitlinie in bestimmte Richtungen lenken muss. Das Ganze hat also dadurch ein bisschen so diesen Eindruck von Chrono Trigger, dass man hin und wieder zwischen verschiedenen Zeitleisten herspringen muss und man dann bestimmte Sachen in der Vergangenheit eben wieder beheben kann. Das Spiel ist ganz interessant dadurch, dass es relativ viele Entscheidungen gibt, die man treffen muss, die dann auch wirklich Konsequenzen haben, in dem Sinne, dass man nach jeder Entscheidung entweder das Spiel weiterführt oder eben zu einem Bad Ending kommt. Also es ist nicht so, dass es jetzt extrem branchend ist, sondern es ist schon sehr linear, aber man hat jederzeit die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, an bestimmten Stellen, was man jetzt machen möchte und kann dann zumindest, wenn man die falsche Entscheidung getroffen hat, sehen, was dann danach passiert. Man kann dann aber sofort zurückspringen und sofort weitermachen. Man verpasst also in dem Sinne nichts. Es ist also gleichzeitig linear, aber auch irgendwie nicht. Ist für jemand wie mich, der vielleicht bei sowas immer denkt, oh Gott, welche Zeitleiste nehme ich jetzt oder verpasse ich da jetzt was, eigentlich ganz gut gewesen, weil ich so nie das Gefühl hatte, ich kann jetzt irgendwas verpassen, sondern ich kann immer in der Zeit zurückgehen und sonst irgendwas machen. Das Kampfsystem ist ziemlich interessant. Es ist an sich ein bisschen turn-based, ein bisschen ähnlich wie Final Fantasy X, dass man die nächsten 10 Züge schon voraussehen kann, also wer dran ist, mit einem sehr interessanten Grid-System. Und zwar ist es so, dass die Gegner auf einem 3x3 Feld angelegt sind und die Gegner, die in der Reihe, in der ersten Reihe stehen, die machen mehr Schaden an dir, kriegen aber auch mehr Schaden ab. Und das Interessante an dem System ist, dass es Attacken gibt, mit denen du die Gegner entweder nach rechts schieben kannst, nach vorne ziehen kannst oder nach hinten schieben kannst und du so versuchen kannst, Kombos zu machen. Also man kann theoretisch die Charaktere können theoretisch ihre Züge mit anderen Charakteren tauschen, auch mit Gegnern, und man kann sich so sozusagen eine Kette von 6 Zügen zusammenbasteln und dann die Gegner so zusammenschieben, dass man eine Combo macht. Also man schiebt dann zum Beispiel alle Gegner auf einen Platz zusammen und macht dann eine große Attacke drauf und macht dann viel mehr Schaden damit. Dadurch ist das ganze System sehr viel taktischer meiner Meinung nach und nicht ganz so, sage ich jetzt mal, streamlined wie normale rundenbasierte Spiele, sondern jeder Kampf muss man sich erstmal angucken, okay, welche Position hat der Gegner, wie gehe ich da am besten vor, welche Attacken benutze ich, wie schiebe ich die am besten zusammen. Und dadurch bleibt das ganze Spiel sehr also auch vom Kampfsystem sehr interessant, obwohl es sehr klassisch und traditionell ist. Grafisch ist es nicht besonders anspruchsvoll. Es sieht aus, um ehrlich zu sein, wie ein, ja, bisschen wie ein Super, also nicht Super Nintendo, aber sag ich mal, klassische 2D-Sprites. Also viele in der alten Schule wird es gefallen. Und was auch ziemlich cool ist, ist der Soundtrack. Yoko Shimomura hat den gemacht, die auch für Kingdom Hearts verantwortlich war. Der Soundtrack ist leider ein bisschen kurz für so ein langes Spiel, aber trotzdem sehr guter Soundtrack und insgesamt die Charaktere und die Story, ich möchte jetzt wie gesagt nicht zu viel spoilern, aber sehr relativ viel politische Intrigen und so weiter. Sehr erwachsene Story, meiner Meinung nach für ein JRPG. Ein Charakter, der schon von vornherein entwickelt ist, also Stock ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Charakter, wie ich finde, der nicht dieser klassische JRPG-Held ist, der raus in die Welt geht und erst sich anfängt zu entwickeln, also keine Coming-of-Age-Story, sondern schon ein Fertigcharakter, der im Militär ist, der bestimmte Entscheidungsgewalt hat und auch dementsprechend Lebenserfahrung hat. Also extrem cooles Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass viele das Spiel nicht kennen, weil es eben nicht in Amerika rausgekommen ist, aber denen kann ich sagen, importiert das Spiel. Ich habe sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es, glaube ich, jetzt innerhalb von 1,5 Wochen oder so durchgespielt, obwohl das über 40 Stunden gedauert hat. Und hatte sehr viel Spaß damit. Also extrem empfehlenswert. Ja, das klingt tatsächlich extrem cool. Also ich hatte da noch gar nichts von gehört, wie auch. Wir haben aber vorher noch gar nicht drüber geredet, deswegen bin ich jetzt auch quasi das erste Mal damit konfrontiert worden. Das klingt extrem cool tatsächlich. Also zum einen natürlich das Kampfsystem. Ich bin ja so ein bisschen interessiert an dieser Art von Spielen auch. Habe mich immer noch nicht dazu durchgerungen, wirklich mal eins zu spielen, aber das klingt tatsächlich sehr cool. Und was natürlich auch für mich als absoluter Completionist super awesome ist, tatsächlich ja einfach nochmal zurückspulen, eine andere Entscheidung machen. Ausgezeichnet, das hätte ich gerne in jedem Spiel, weil ich bin tatsächlich jemand, ich meine, klar, Wiederspielwert durch ein zweites Mal durchspielen, das ist okay, aber mich, ich weiß auch nicht, irgendwie nervt es mich trotzdem in dem Moment, da zu sagen, ah, jetzt muss ich mich entscheiden, scheiße, und beim nächsten Mal weiß ich vielleicht nicht mehr genau, was ich gemacht habe und entscheide mich dann wieder dieselbe Art und Weise. Also ich habe immer das Gefühl, ich verpasse irgendwas, ob das wirklich der Fall ist oder nicht, von daher, tatsächlich extrem cool, ja, klingt wirklich sehr, sehr gut. Und eine etwas erwachsenere Story für ein JRPG kann ja auch nicht schaden. Richtig. Es ist ja immer so meine große Hürde bei diesen Spielen. Ja, klingt auf jeden Fall sehr cool, muss ich sagen. Sollte man sich mal angucken. Mein Tasty ist auch ein Spiel wieder und ich glaube tatsächlich haben wir in letzter Zeit relativ viele Spiele gehabt und das ist ja auch echt extrem cool. Leider habe ich in letzter Zeit auch immer wieder so Sachen gehabt, wo ich gar nicht so genau wusste, ob ich das empfehlen muss oder nicht. Dieses Mal ist es wieder der Fall. Ich glaube, dieses Mal möchte ich tatsächlich nur noch die Letzten, die da vielleicht noch nichts von gehört haben und naja, vielleicht jetzt auch ein paar mehr Leute, die noch nichts davon gehört haben, darauf aufmerksam machen, damit sie jetzt noch auf den Zug aufspringen können. So wie das bei mir auch der Fall ist. Es geht dabei um ein Kickstarter-Projekt, das wiederum hatten wir gar nicht so oft in letzter Zeit und zwar geht es dabei um ein Kickstarter-Projekt, das in den letzten Wochen tatsächlich ziemlich viel so in einschlägigen Spiele-News aufgetaucht ist. Und zwar heißt das Spiel Kingdom Come Deliverance. Grob zusammengefasst ist es einfach ein First-Person-Open-World-RPG. Erinnert damit quasi so ein bisschen einfach nur vom grundlegenden mechanischen Setup aus an Skyrim. Soll aber insgesamt so eine Mischung aus Skyrim und vom Kampfsystem ein bisschen anspruchsvoller, vielleicht eher in Richtung Dark Souls sein. Das Spiel ist schon, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich weit in seiner Entwicklung. Es ist von einer Firma, die in Prag sitzt, also in Tschechien. Und das Interessante vor allem erstmal grundlegend ist, es ist zwar ein mittelalterliches Szenario, aber es hat nichts mit Fantasy zu tun. Es gibt keine Drachen, keine Elfen, keine Zwerge, kein gar nichts. Es soll ein halbwegs realistisches, oder was halbwegs, es soll ein realistisches Mittelalter-RPG werden. Es orientiert sich an wahren historischen Begebenheiten, so wie ich es jetzt bislang verstanden habe, haben sie aber um den Erzählrahmen ein bisschen freier zu gestalten, ein fiktives europäisches Königreich erschaffen, in dem das Ganze spielen soll. Es ist also tatsächlich jetzt keine Nacherzählung wirklicher historischer Begebenheiten, sondern es lehnt sich nur an die an. Es sieht jetzt schon ganz, ganz ausgezeichnet aus und das liegt, wie gesagt, daran, dass es schon relativ weit entwickelt ist. Und zwar finde ich, das ist das eins der interessantesten Kickstarter-Projekte in der Hinsicht überhaupt, was eben die Finanzierung angeht. Und am besten guckt euch einfach mal das Video auf der Kickstarter-Seite an. Da wird sehr schön erklärt, zusammengefasst einfach nur, dieses Spiel wurde finanziert zu einem großen Teil von einer einzelnen Person, so wie sie es sagen. Sie sagen natürlich nicht genau, wer das ist. Vielleicht aber auch eine einzelne Firma, wer weiß es nicht, aber auf jeden Fall nicht von einem klassischen Publisher, sondern sie haben einen großen Sponsor, der das Spiel bisher finanziert hat. Dann haben sie angefangen, einen Publisher zu suchen, um eben das jetzt schon fast, das heißt nicht fast fertig, aber zumindest in seinem Konzept schon ein abgeschlossenes Spiel zu präsentieren, um es eben bei einem Publisher veröffentlichen zu können. Und bei den Publishern war dann das große Problem, wie sie festgestellt haben recht schnell, die sagen zum Beispiel, ja, das sieht cool aus, aber so ein Mittelalter-Szenario ohne Magie, das ist doch irgendwie doof, wollte ich nicht doch Fantasy machen. Dann sagen sie natürlich, naja, aber die Welt ist relativ klein für ein Open-World-Spiel, wollte die nicht ein bisschen größer machen und da kommen dann die ganzen Sachen, über die wir gerade eben gesprochen haben und deswegen passt das auch sehr gut in das eigentliche Thema heute rein. Diese ganzen Elemente, die man heutzutage von so einem großen Spiel erwartet, von einem AAA-Spiel eben, die sind in diesem Spiel nicht unbedingt drin. Die haben gesagt, sie wollen eine eher kleine Welt machen und die dafür aber wirklich handgebaut mit allem füllen, was irgendwie wirklich relevant und schön ist. Es soll keine Wegwerf-Quests geben, kein Sammle dies, mache das, sondern soll alles wirklich eine Geschichte erzählen. Sie wollen es ein bisschen kompakter haben, sodass man tatsächlich einfach diese Welt ein bisschen intensiver erleben kann. Sie wollen keine Magie drin haben, weil sie keinen Bock auf klassische Fantasy haben. Sie wollen ein realistisches Mittelalterspiel. Aber das sind eben all die Punkte, die den Publisher nicht besonders gut gefallen haben und letztendlich hieß es, okay, entweder ihr ändert gewisse Dinge an dem Spiel oder niemand will es publishen. Und dann haben sie sich ja dazu entschieden, okay, dann machen wir es nicht so. Sie haben mit ihrem Sponsor geredet und dann kam von da aus die Nachricht, ihr macht es folgendermaßen, oder ihr könnt es folgendermaßen machen, wenn ihr mir beweisen könnt, dass der Markt groß genug für das Spiel ist, dann werde ich es weiter finanzieren. Und wie beweist man es besser, als wenn man auf Kickstarter geht und da quasi sagt, wir möchten eine gewisse Summe haben, wenn genug Leute eben plätschen und das da finanziert wird, ist klar, es gibt einen Markt für das Spiel und er wird sie weiter finanzieren. Das heißt, sie wollen nicht auf Kickstarter eine so große Summe haben, dass sie das Spiel bis zum Ende finanzieren können, weil wenn ihr euch das Spiel angucken werdet im Trailer. Das sieht fantastisch jetzt schon aus. Benutzt die CryEngine, ist relativ groß. Das ist auf jeden Fall ein AAA-Titel, der mehrere, also zweistellige Millionenbeträge locker kostet. Sie wollen tatsächlich nur 300.000 Pfund haben. Das Ganze ist jetzt schon finanziert, um es gleich vorwegzunehmen. Sie sind bei 350.000 Pfund. Es sind noch 27 Tage, das Ding läuft erst seit 3 Tagen oder so und ist jetzt schon durchfinanziert. Trotzdem quasi, es ist damit quasi also bewiesen und letztendlich werden sie über Kickstarter natürlich mitfinanziert, aber eben auch durch den Sponsor. Das Einzige, warum ich das noch erwähne überhaupt, ist zum einen, weil es ein extrem spannendes Spiel ist und weil es, wie gesagt, auch super gut in die Folge passt, weil es eben zeigt, dass eine Mischung aus großer Finanzierung durch in dem Fall quasi so einen halben Publisher und Kickstarter-Finanzierung gleichzeitig eigentlich den idealen Weg meiner Meinung nach für Kickstarter bedeutet. Du hast nicht das Problem, dass man zum Beispiel bei Double Fine hatte, dass du jetzt einen riesigen Haufen Investoren in Anführungsstrichen hast, die das und das und das von dir wollen und einen riesen Batzen Geld, den du vorher nicht eingeplant hattest, sodass es quasi noch schief gehen könnte. Du hast aber gleichzeitig auch das Problem, dass du dich nach irgendeinem blöden Publisher richten musst, der vielleicht nicht unbedingt das ideale Spiel daraus machen lässt, sondern du hast die coole Mischung aus, das Spiel ist schon genauso, wie es sein soll vom Entwickler aus, aber trotzdem können wir über Kickstarter quasi noch dazu helfen. Und außerdem kriegt man für 18 Euro bereits eine digitale Kopie des ersten Aktes. Das Ganze soll in 3 Akten erscheinen, sodass man letztendlich quasi das Spiel einfach nur jetzt schon mal pre-ordern kann und eben Teil der Community wird. Also extrem cool. Ich finde, es gibt nichts auszusetzen an dem ganzen Ding bisher. Ich bin gespannt auf das Kampfsystem. First-Person-Kampfsysteme, gute, wären tatsächlich mal eine schöne Überraschung. Es gibt natürlich sowas wie Chivalry zum Beispiel. Und einige andere kleinere Projekte, die schon sehr guten First-Person-Combat machen. Wenn sie das hinkriegen, quasi eine Skyrim-Welt zu erschaffen, auch mit dieser fantastischen Grafik und dazu noch ein gutes Kampfsystem, das wäre tatsächlich perfekt. Das, wie gesagt, es liest sich einfach wie ein absoluter Rollenspieltraum. Alle Spiele, die so im Intro genannt werden, die der Entwickler aufzählt, die ihn inspiriert haben, dieses Spiel zu machen, gefallen mir alle ganz ausgezeichnet. Es ist also auf jeden Fall cool und wie gesagt, das Ganze ist schon durchfinanziert. Ihr könnt trotzdem noch gerne mit supporten. Wie gesagt, für 18 Euro werdet ihr den ersten Akt wahrscheinlich sonst nicht kriegen. Es lohnt sich also. Und ja, es ist auch noch ziemlich lange hin, also Teil der Community zu sein, ist bestimmt auch nicht gerade uncool. Es gibt auch sowas wie Early Beta und Alpha Access, wenn ihr das haben wollt. Das kostet dann allerdings ein bisschen mehr. Wenn es euch sehr interessiert, könnt ihr das trotzdem machen, weil das Spiel ist erst geplant für das 4. Quartal 2015, also wir müssen auf jeden Fall noch fast 2 Jahre warten. Ja, guckt es euch einfach mal an, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Hier habt ihr es auch nochmal gehört. Es ist vielleicht auch noch erwähnenswert, dass das Spiel nicht nur für den PC geplant ist, sondern auch für Next-Gen-Konsolen. Also absolut, ja. Xbox One und PS4, also auch Consoleros können durchaus sich das Spiel anschauen, weil ich habe mir das Spiel natürlich auch angeschaut und ich bin ja sowieso ein großer Fan von historischen Settings und bin ja sowieso der Meinung, dass viele historische Settings inklusive das Mittelalter noch super unterrepräsentiert sind in Videospielen. Vielleicht auch einer der Gründe, warum ich trotz seiner Schwächen irgendwie dann immer noch so eine Schwäche für Assassin's Creed habe. Ich habe auch schon immer vorher gesagt, ich hätte ehrlich gesagt echt gerne mal ein RPG in einer Mittelalterwelt ohne Fantasy, sondern wirklich rein historisches Fantasy. Und hier habe ich das endlich. Mich stört so nur so ein bisschen natürlich, so ein bisschen kleiner Wermutstropfen, dass sie nicht wirklich komplett sich irgendwo ein Fleckchen in Europa wirklich genommen haben und es in irgendein größeres historisches Ereignis reingepackt haben. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich, dass man nebenbei vielleicht was davon mitkriegt, aber natürlich kann ich auch verstehen, sie wollen ein bisschen mehr Freiheit in dem haben, was sie machen, erzählen wollen. Ich hoffe, dass es dadurch nicht so wird, dass es dann von einem Titel, der nicht Klischee-Fantasy sein will, dann zu einem Klischee-Mittelalter-Roman-Story wird. Also von wegen, keine Ahnung, Minnesänger und Ritter, die dann die versuchen, die holde Vibe irgendwie zu kriegen oder wirklich so das, was man so vielleicht so in so schlechten Mittelalter-Romanen liest. Also ich hoffe, dass sich das nicht in sowas entwickelt. Aber trotzdem, super Sache, super unterstützenswert, finde ich. Wie du auch schon vom Kampfsystem gesagt hast, da bin ich auch super gespannt drauf, weil ich auch der Meinung bin, First-Person-Combat wurde bisher noch nicht wirklich gut gemacht und ist vielleicht einer der Gründe, warum Skyrim für mich zwar ein gutes Spiel war, aber nicht so diesen Impact hatte, wie es vielleicht andere Spiele haben, weil einfach die Kämpfe einfach nicht das bei mir erreicht haben, was vielleicht andere Spiele konnten. Und deswegen bin ich super gespannt drauf, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also einfach angucken. Es scheint tatsächlich auch wirklich fast perfekt zu sein in der Hinsicht. Auf dem Papier natürlich, alles mit Vorsicht zu genießen, aber es sieht tatsächlich cool aus. Es soll auch große Massenschlachten geben, wo man dann einer von 1000 Menschen ist, die da aufeinander zurennen und so ein Kram. Also es sieht tatsächlich alles extrem, extrem cool aus. Guckt euch einfach an. Ich finde, eines der coolsten und besten und sympathischsten und auch einfach rein pragmatisch gesehen der besten gemachten Vorstellungsvideos auf Kickstarter. Ich finde, das ist tatsächlich sehr gut geworden. Sie erklären sehr, sehr gut, warum sie auf Kickstarter sind, was das genau alles bedeutet. Sie zeigen super gut, wie was das Spiel letztendlich ausmacht. Also es ist wirklich toll gemacht. Lohnt sich definitiv, die 7-8 Minuten zu investieren, die das Ganze da kostet. Ja, schaut euch das einfach mal an. Und dann würde ich sagen, sind wir nach diesem sehr ausführlichen Rant Tasty auch am Ende angelangt. Ich habe das Gefühl, wir hatten heute zwei lange Tasty. Ja, wir hatten tatsächlich zwei lange Tastys heute, aber auch mal wieder zwei Spiele. Das ist ja sehr schön, auch wenn natürlich das eine Spiel noch gegebenenfalls 2 Jahre entfernt ist, wenn man sich für die Beta anmeldet, vielleicht ein bisschen näher liegt, aber ja, noch ein bisschen hin ist. Aber das andere kann man dafür jetzt schon gleich spielen, wenn man will. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Jetzt folgen wieder 2 Wochen Wartezeit, aber ich denke, mit unseren 1,5 Stunden, die wir bestimmt heute wieder geschafft haben, kann man die ja ganz gut überbrücken. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und dann würde ich sagen, sagen wir tschüss. Ja, von mir auch. Tschüss nach Deutschland. Stimmt. Ich werde dann weiterhin noch ein bisschen versuchen, meinen restlichen Japan-Monat zu genießen hier. Ja, das klingt doch gut. Also, dann macht es gut. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ah, ausgezeichnet. Ich kann gar nicht warten. Das ist ein Spiel.